Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Das ist sehr, sehr wichtig, damit wir wahrgenommen werden, damit man uns sozusagen besser versteht, was wir überhaupt wollen im Grundsatz. Und das hat mir gefehlt. Und ich denke, am Ende kommt man immer zu dem Punkt, wo man sagt, ja, dann muss man es irgendwann auch selber machen, wenn man irgendwas Bestimmtes möchte. Was siehst du denn als konkretes Problem in dieser Außendarstellung an und wo würdest du da deine Schwerpunkte in einer Bundesvorstandstätigkeit drauflegen wollen? So, dass mir, also mein Problem ist ein bisschen, wir haben ganz viele tolle Programmpunkte, ganz viele tolle Forderungen. Wir hatten ein sehr ausführliches Wahlprogramm, was ich im Grunde gut finde. Aber nach außen hin werden immer nur einzelne Programmpunkte kommuniziert und nicht die Zusammenhänge dieser Programmpunkte. Es wird kommuniziert, wir sind gegen Überwachung, es wird kommuniziert, wir sind für ein BGE, es wird kommuniziert, wir sind meinetwegen für einen fahrscheinlosen ÖPNV, für die Trennung von Staat und Kirche, für eine progressive Asylpolitik. Und ja, es wird nicht erklärt, warum denn diese Themen überhaupt zusammenhängen. Und deswegen ergibt sich in der breiten Bevölkerung kein schlüssiges Bild, wer wir überhaupt sind. Das heißt, bei der CDU weiß ich, okay, die sind irgendwie konservativ. Bei der SPD oder den Linken weiß ich, die sind irgendwie sozial. Und bei den Piraten, da ist so ein bisschen ein Vakuum. Und ich halte dieses Vakuum für eins auch der zentralen Probleme, warum wir nicht zur Bundestagswahl gewählt wurden. Okay, und was könnten wir da konkret tun, damit das besser wird? Ja, vor allem müssen wir viel erklären. Also es ist eine ganz große kommunikative Arbeit, die gemacht werden muss. Ich persönlich habe mir da eben dieses Bild vom neuen Gesellschaftsentwurf vorgelegt, wo ich sage, okay, das ist ein schlüssiges Bild, was wir kommunizieren können nach außen. Sozusagen eine Erzählung brauchen wir, eine Identität und eine Vision. Das sind diese drei Schritte. Und die Erzählung ist für mich, dass wir sozusagen im Netz einen neuen Gesellschaftsentwurf gefunden haben. Das bedeutet, dass wir nicht nur irgendwie irgendwas erhalten wollen, irgendwas ein bisschen besser machen wollen. Nein, wir haben eine Vorstellung, wie eine Gesellschaft sein könnte. Und diese Lebenswelt leben wir schon im Netz. Ja, Zugang, Teilhabe, Barrierefreiheit, Individualismus, Plattformneutralität, Freiheit und so weiter und so fort. Das leben wir im Netz. Und das ist unsere Identität quasi. Wir sind hier, kommen hierher, wir haben das irgendwie hier entdeckt. Das ist unsere Identität, die nehmen wir auf. Und weil wir die aufnehmen, wollen wir die auch auf die Gesellschaft übertragen. Wir wollen quasi, wir haben einen Gesellschaftsentwurf, wir haben eine Vision und die wollen wir sozusagen durch Politik umsetzen. Im Moment werden wir mit unserem aus dem Netz stammenden Gesellschaftsentwurf von draußen ja oftmals als etwas, sagen wir mal, von verbesserungsfähigem Umgang miteinander und auch ansonsten ein bisschen chaotisch wahrgenommen. Fängt da wahre Schönheit von innen an oder müssen wir nur das wahre Gute nach außen kommunizieren? Nee, wir müssen vor allem übersetzen lernen. Also das bedeutet, und da tue ich mir manchmal natürlich auch immer noch schwer, wenn man dann solche Worte nutzt wie Plattformneutralität und Egalität, dass man dann sozusagen einfache Worte, einfache Vokabeln nutzt, aber im Grunde müssen wir den Leuten klar machen, dass es gar nicht darum geht, wir sind nicht eine Internetpartei, wir sind hier nicht auf den Raum Netz beschränkt, sondern hier haben wir nur Ideen gefunden, die universell sind. Das heißt, alle diese Werte, die wir teilen und die wir hier leben, die sind universell anwendbar auf die gesamte Gesellschaft. Die sind nicht nur Netz. Okay, und das mit dem Umgang hier untereinander, da siehst du jetzt weniger Bedarf, dass wir da erstmal vorlegen? Doch, natürlich auch. Das ist ja auch ein Problem, was ich sozusagen mit mehr interner Vernetzung lösen möchte. Also ich sehe grundsätzlich so eine Problematik der aktuellen Online-Kommunikation darin begründet, dass die virtuelle Kommunikation technisch stark limitiert ist. Das heißt, jetzt gerade hört ihr meinen Tonfall. Das ist schon mal besser, als nur schriftlich zu kommunizieren über E-Mails. Aber es fehlt immer noch die Komponente Mimik und Gestik. Das heißt, was wir bräuchten, wäre eine bessere technische Möglichkeit der Online-Kommunikation. Und solange wir die nicht haben, bin ich persönlich der Meinung, brauchen wir auch wieder mehr Präsenztreffen. Das heißt, eins der Konzepte war ja die Idee mit den drei Länderstammtischen, dass man das stärker fördert und sozusagen da einen häufigeren Anlauftreffpunkt hat für die Piraten alle untereinander, genauso aber auch für den Bundesvorstand mit den Landesverbänden, dass da eine festere, verbindlichere Verankerung stattfindet. Kannst du das nochmal erklären mit den Dreiländer-Stammtischen? Also Gerne. so zum Beispiel, wenn du in Nürnberg wohnst. Gerne, gerne. Also die Idee dahinter ist folgende. Aktuell ist es so, der Bundesvorstand hängt öfter mal so bisschen in der Luft, was ja auch normal ist, weil es gibt ja keinen. Ne? Jeder ist woanders, man trifft sich im Mumble und hat viel zu tun und es ist schwierig. Und aktuell gibt es halt theoretisch 16 Anlaufpunkte für einen Bundesvorstandsmitglied. Das heißt, 16 Landesverbände, 16 Anlaufpunkte. Und durch Dreiländerstammtische könnte man diese 16 Anlaufpunkte reduzieren auf 6 bis 7 Anlaufpunkte. Wenn man sich dann im Bundesvorstand aufteilt zu 2, 3 Leute, könnten die durchaus jeden Monat oder alle 2 Monate zumindest jedes Land mal abgrasen und stärker im Diskurs stehen mit den Piraten vor Ort. Außerdem würden solche Dreiländerstammtische aufgewertet werden, wenn wirklich dort immer BUFO-Mitglieder sind. Und ja, wenn man sowas vielleicht auch finanziell fördert, könnte es durchaus sein, dass sich solche Dreiländer-Stammtische durchsetzen. Es muss natürlich nicht immer das gleiche Dreiländereck sein. Es können sich ja durchaus auch Dreiländerecke ändern. Also wenn ich jetzt in Nürnberg bin, wie du sagtest, dann habe ich die Möglichkeit, entweder man hat einen Dreiländer-Stammtisch mit Sachsen und Thüringen, dann trifft man sich vielleicht mal in Hof, oder man hat einen Dreiländer-Stammtisch mit Hessen und Thüringen, dann trifft man sich da oben in Aschaffenburg. Oder man hat einen Dreiländerstammtisch mit Hessen und Baden-Württemberg, dann trifft man sich in, oh Gott, vielleicht einmal drüben in Heilbronn, ich weiß es nicht. Also so in der Art, verstehst du, was ich meine? Ja, klingt doch gut. Ich bin sehr für Heilbronn. Nein, im Ernst. Diese Zentrierung auf mal wieder ein bisschen mehr Leute zusammenzubringen, dass die sich einfach sehen, wenn sie miteinander reden, das hätte natürlich schon einen Charme. Wir haben ja da auch wo war das, in Kerpen vor ein paar Wochen was gehabt und wir haben uns auf der SMV-Con in Heidelberg getroffen. Das ist ein ganz anderes Reden nachher miteinander, wenn man sich da einfach schon mal gesehen hat. Trotzdem gibt es diese Mailinglisten und da geht es ja recht heftig zu. Hast du da Lösungsvorschläge oder würdest du da aus dem Bundesvorstand heraus überhaupt irgendwie drauf einwirken, auch mit dem Risiko, dass es dann natürlich wieder heißt, oh, der böse Florian, der macht ja hier die Zensur und will uns ja alle unsere Meinung unterdrücken. Also ich bin durchaus der Meinung, dass es auch Moderatoren braucht auf Mailinglisten, aber immer behutsam, immer vorsichtig. Und ich finde zum Beispiel, es ist nicht so schlecht, wenn man sagt, okay, Moderatoren werden nur auf Zuruf aktiv. Das ist wesentlich sinnvoller, meiner Meinung nach, als sozusagen Blanko-Moderatoren, die durchaus durch die Foren reisen und sagen, hier, das ist doof und das ist doof, sondern auf Zuruf und dann aber durchaus mit der Möglichkeit, moderiert einzugreifen. Und wie gehst du mit diesem latenten Zensurvorwurf, der dann ja also wie das Amen in der Kirche kommen wird, um? Naja, ich bin der Meinung, es gibt gewisse Dinge im Umgang miteinander, die man beachten muss. Und natürlich muss man schauen, dass keiner dieser Moderatoren Willkür walten lässt, sondern stets jeden Eingriff gut begründet. Schön wäre es auch, wenn derjenige Moderator auch zum Beispiel, wenn er auf einer gewissen Landesverbandsliste dort aktiv ist, dass er nicht aus dem Landesverband kommt. Das halte ich auch für wichtig, dass man da Neutralität wahren oder gewähren kann bis zu einem gewissen Grad. Ja, und Zensur ist es nicht. Das hat nichts mit Zensur zu tun. Das ist einfach nur am Ende den Umgang sozusagen miteinander stärken und das sozusagen auch bestrafen, in Anführungszeichen, wenn gewisse Regeln nicht eingehalten werden im Umgang miteinander. Super, danke dir. So, jetzt bin ich da über dich hergefallen gleich zum Anfang, weil man kann ja davon ausgehen, dass wenn du zum Bundesvorstand gewählt wirst, dass dann sowieso die gesamte Piratenpartei über dich herfällt und alle Journalisten auch. Jetzt machen wir ein bisschen friedlicher weiter. Ich habe da ein paar Fragen im Pad, die schon so zusammengekommen sind. Ich glaube, zur SMV muss ich dich jetzt nichts fragen, weil du bist ja einer der Mitantragsteller des SEA 043, ein Modulantrag zur SMV, an dem wir auch lange Zeit zusammengearbeitet haben. Was ich dich jetzt fragen möchte, nehmen wir mal an, dieser Antrag kommt auf die Tagesordnung, was ja vielleicht passieren könnte. Und dann hätten wir wieder so eine Diskussion, die, sagen wir mal, die Piraten ja klassisch so ein bisschen gespalten hat. Wie würdest du als Bundesvorstand, der dann vielleicht schon gewählt worden wäre, ein bisschen versuchen, Öl auf die Wogen zu gießen, dass wir da zu einer konstruktiveren Diskussion kommen? Was für einen Einfluss hat ein Bundesvorstand überhaupt auf sowas? Also meinst du jetzt konkret, wenn der Antrag behandelt wird, ob ich da quasi dann mit am Rednerdings stehe, oder? Ja, das will ich hoffen, dass du damit stehst als Mitantragsteller. Nein, ich meine, das Thema SMV ist ja eines, was die Piraten spaltet. Ja, also da gibt es ja schon sehr unterschiedliche Meinungen zu dem einen oder anderen Thema. Und ich vermisse in dieser Diskussion oftmals ein bisschen die Sachlichkeit. Und da gibt es ja schon Einflussmöglichkeiten, die man eventuell wahrnehmen könnte. Hättest du da, also gehst du in so eine Diskussion rein und sagst jetzt, hey, ich habe da meine Meinung, die vertrete ich jetzt und sonst ist alles gut? Oder hast du da einen Plan, wie wir so eine Diskussion in eine Versachlichung bringen können? Naja, also ich versuche, also erstmal, ich habe eine Überzeugung zum Thema SMV, ganz klar, wie du auch, und die gebe ich ja auch nicht auf. Aber wenn man ein Gespräch führt mit Menschen, wenn man diskutiert, dann sollte man natürlich auch bis zu einem gewissen Grad auf andere eingehen und gucken auch, wo liegen Gemeinsamkeiten, wo liegen Ansatzpunkte, wo könnte man zusammenkommen. Und das ist wichtig, weil es geht nicht darum, irgendeine Meinung durchzudrücken oder irgendjemand anders zu überzeugen. Sondern auch der Sinn von Diskussion ist oft auch einfach Austausch. Ja, dass man den anderen versteht, seinen Standpunkt versteht und nicht unbedingt, dass der andere seinen Standpunkt übernimmt. Was wäre natürlich vielleicht wünschenswert manchmal, aber es wird nicht passieren. Insofern sollte man da offen sein. Also offen und auch zuhören. Super, dann haben wir noch so ein Reizthema. Steht hier, wie stehst du zur Quote? Also ich glaube, es geht um die Frauenquote und die fast 10 Anträge oder sowas, die wir zu dem Thema auf dem Parteitag haben werden. Ja, also ich hatte mal vor ein paar Wochen einen Podcast mit Martin Delius. Da habe ich auch schon über das Thema gesprochen. Ich persönlich bin der Meinung, wenn es um die Quote im Allgemeinen geht, in der Wirtschaft zum Beispiel, dann halte ich das für ein Instrument, das man nutzen kann, wenn man es befristet macht. Das heißt, wenn man sozusagen per Opt-in, wenn man das einführt, befristet und es wird dann automatisch nach 10 Jahren oder 20 Jahren, keine Ahnung, wieder zur Disposition gestellt und muss aktiv bestätigt werden. Dann finde ich es gut. Weil es ist für mich ein strukturelles Ding, dass eine Quote kein Dauer, also es darf kein Dauerinstrument sein, es muss immer nur, es kann eins sein, um was zu durchbrechen. So eine typische Henne-Ei-Problematik. Innerparteilich bin ich mir nicht sicher, ob es jetzt wirklich notwendig ist. Schlichtweg deswegen, weil ich sehe, dass es einige weibliche Kandidatinnen, glaube ich, auch geben würde für diesen Bundesvorstand, die ich alle gerne dort sehen würde, die aber teilweise oder sogar überwiegend deswegen nicht antreten, weil es finanziell nicht leistbar ist. Und deswegen halte ich das Thema Vorstandsvergütung, was hier oben auch noch steht, für wesentlich prioritärer als jetzt eine innerparteiliche Quote. Lass uns noch eine Sekunde, bevor wir zum nächsten Reizthema übergehen, nochmal bei der Quotendiskussion bleiben. Wie kriegen wir das friedlich über die Bühne auf so einem Parteitag? Ja, auch da gilt, Gemeinsamkeiten zu betonen. Also mein Ziel zum Beispiel wäre, erstmal einen Schritt zurückzugehen, zu gucken, okay, Quote ist ein Tool, wie wir ein Problem lösen. Und ich habe halt die Befürchtung, dass ganz viele Menschen in der Partei, zumindest zu viele, ich weiß nicht, ob es die Mehrheit, die Minderheit ist, kann ich nicht beurteilen, dass die das Problem noch gar nicht sehen. Also, dass auch wir in unserer Partei eine Benachteiligung haben, das sehen die gar nicht. Und solange nicht wir uns darüber einig sind, macht es noch nicht wirklich Sinn, über Tools zu diskutieren, finde ich. Kann man natürlich machen. Und diese Debatte über Tools stößt jetzt natürlich die Debatte auch an über dieses Problem an sich. Das bedingt sich ja auch gegenseitig. Aber ein wichtiger Ansatzpunkt wäre erstmal zu sagen, Leute zu sensibilisieren, Bewusstsein zu schaffen, dass es ein Problem überhaupt gibt. Und da kann man ansetzen, bei so einer Diskussion auch. Aber es gibt ein Problem. Davon bin ich überzeugt, ja. Prima, jetzt darfst du gerne auf Vorstandsvergütungen kommen. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Anträgen zum Thema Struktur des Vorstandes und da gehört, glaube ich, auch in den Themenkomplex das mit den Vergütungen rein. Aber das ist schon ein Reizthema. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, nee, wir sollten nicht die Bundesvorstände bezahlen, sondern die sollten vielmehr vom Tagesgeschäft abgeben an Beauftragte und an festangestellte Leute. Und da können wir dann eher was bezahlen, damit Vorstand sozusagen nicht lukrativ wird. Wie würdest du den Leuten entgegentreten? Es sind zwei verschiedene Sachen. Zum Beispiel aktuell ist ja der Plan von der Bundesschatzmeisterin zu sagen, okay, wir führen bezahlte Stellen ein in der Verwaltung. Das heißt Buchhaltung, IT, Presse ist ja schon auch zum Teil und dann noch weitere einzelne Knotenpunkte, was ich für sinnvoll halte, weil dann wird es vom Vorstand teilweise auch ausgelagert, diese sozusagen harte Arbeit der sich täglichen Buchhaltung. Macht nicht wirklich Sinn, das in den Vorstand. Im Vorstand zu belassen. Diese erste Auslagerung der Knotenpunkte und Bezahlung macht Sinn. Aber es kann nicht unbedingt dabei bleiben langfristig. Man muss sich wirklich überlegen, aktuell haben Privilegierte leichtere Chancen zu kandidieren für den Bundesvorstand. Die Kandidatenauswahl ist immer sehr begrenzt. Und das ist ein Ungleichgewicht und das ist kein, wie soll ich sagen, kein Open Access, kein wirklich guter Zugang. Und das ist ein Problem, das müssen wir angehen. Das wird der jetzige kommende Bundesvorstand wird wahrscheinlich da noch nichts selber beziehen können. Aber mein Ziel wäre, dass der jetzige Bundesvorstand, der da kommt, etwas erarbeitet, also mit der Basis zusammen. Man könnte da auf der Marina Kassel Konzepte erarbeiten, wie man für den Bundesvorstand darauf was beschließen kann. Also ich finde es ganz charmant, die Idee zu sagen, der Bundesvorstand beschließt nicht für sich selber Vergütungen, sondern er beschließt nur für den kommenden eine Form von Vergütung, Aufwandsentschädigung zum Beispiel. Weil mir persönlich ist auch wichtig, dass Ehrenamt bis zu einem gewissen Grad erhalten wird, weil Ehrenamt bedeutet auch Idealismus. Und wenn man nur noch bezahlte Vorstände hätte, hätte das die Gefahr von ja, gewisser Technokratie, dass Fehlanreize bestehen, dass man das macht und so weiter, wie es halt bei anderen älteren Parteien der Fall ist. Also da ist ein Spagat, den man schaffen muss. Und dazu sollte man tatsächlich sich Zeit nehmen, jetzt ein Jahr noch. Und dann muss aber irgendwas da kommen, weil wir können uns auf Dauer nicht leisten, den Kreis an Kandidaten, Kandidierenden so gering zu halten. Bei der Gelegenheit ein anderes Ehrenamt. Ja, die Frage nach dem BGE kommt auch noch, aber nicht jetzt. Ein anderes Ehrenamt wäre ja Themenbeauftragung, weil der Vorstand kann ja nicht in jedem einzelnen Themenbereich irgendwie so richtig fit sein. Und deswegen gab es ja Themenbeauftragte und da gab es aber in letzter Zeit auch so ein bisschen hin und her und ein bisschen Unzufriedenheit oder sowas. Da besteht ja irgendwie ein Nachdenkbedarf. Wie würdest du dieses Thema angehen? Also was die Themenbeauftragten angeht, bin ich definitiv dafür, das noch auszubauen zu Themensprechern. Das bedeutet, Themensprecher sollten auch ganz klar nach außen kommunizieren. Ich halte das für sehr sinnvoll, mehrere Gesichter auch in den Medien zu haben. Köpfe mit Themen war das genau, Köpfe mit Themen zu haben und dass man dann da auch über den Koordinator der zugehörigen AGs da auch einen Workflow schafft zu den Themensprechern hin. Bisher war es ja so mit den Themenbeauftragten, irgendwie waren die teilweise vorher schon Koordinatoren von AGs, dann teilweise aber auch für die Presse relevant und das ist so ein Mischmasch aktuell, der ein bisschen unklar ist. da sollte man Konzepte arbeiten und ich bin, wie gesagt, sehr dafür, dass man die Außenwirkung zentral in den Mittelpunkt stellt von Themensprechern. Du hast gerade AGs angeschnitten. Eigentlich gibt es die ja gar nicht. Wir haben ja keinerlei irgendwie geartete Regelung und das hatte ja zu irgendwelchen Zeiten auch mal Gründe. Siehst du da auch so ein bisschen Bedarf dafür, da nochmal nachzulegen und zu überlegen, was eine AG überhaupt ist, der vielleicht so eine Art Verfassung zu geben? Das ist ein komplexes Thema. Also ich habe da auch in dem Podcast mit Martin schon ein paar Sachen zu gesagt, im Prinzip, dass ich mir natürlich langfristig vorstellen könnte, den AGs, wie auch immer man das dann gestaltet, eine höhere Legitimation zu verleihen. Wenn man sagt, wir wollen die AGs stärker einbinden in Prozesse, das heißt zum Beispiel, wir irgendwann haben eine parlamentarische Fraktion und haben dort Ausschüsse und Ausschuss und AG sollen sozusagen aufeinander miteinander arbeiten, oder jetzt auch mit den Themensprechern, dann kommt man zu einem Punkt, wo man sagt, okay, wo ist die Legitimation von der AG? Ja? Und da muss man sich dann überlegen, was man macht. Allerdings ist das ein sehr langfristiges Ding und da habe ich noch keine endgültige Antwort drauf. Weil du jetzt schon mehrfach diesen Podcast beworben hast, der ist unter hauptstadtpiraten.net, das ist die Folge 36, da spricht der Martin Delius mit dem Florian und das ist dann auch für die Leute aus dem Nebelhorn, die das jetzt nicht im Piratenpad lesen können, vielleicht ein Klick wert, hauptstadtpiraten.net. So, jetzt habe ich allerdings den Faden deswegen verloren, hier habe ich eine Frage im Pat, würdest du dich an Intransparenz des Bufos beteiligen? Ich scheue mich ein wenig, die Frage so weiterzugeben. Trotzdem ist es ein Faktum, dass im jeweiligen Bundesvorstand ja immer irgendwie Intransparenz vorgeworfen wird, manchmal auch übermäßige Transparenz oder so. Also was du machst, machst du falsch. Gibst du uns eine Vision davon, wie für dich Transparenz von Vorstandsarbeit aussieht? In diesem Spannungsfeld von, wir brauchen mal private Sitzungen und nee, wir wollen nach Möglichkeit alles öffentlich machen. Also ich meine, du kennst die Diskussion, ja. Und die hier Anwesenden, glaube ich, alle auch. Ja, also ich bin schon jemand, der Meinung ist, ein bisschen mehr Transparenz kann man auch in den Bufo bringen, weil ich der Meinung bin, Transparenz hat Vorteile. Vorteile insofern, dass das der Informationsfluss besser ist, die Akzeptanz höher wird und auch das Verständnis für manche Entscheidungen größer wird, meiner Meinung nach, durch Transparenz. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man es genau ausgestaltet. Ich persönlich würde mir wünschen, dass aktuell ist ja so, es gibt alle 2 Wochen die Sitzungen des Bundesvorstands im Mumble. Ich würde mir wünschen, dass man vielleicht in der Woche dazwischen eine Art Jour fix macht, sozusagen eine offene, öffentliche Besprechung vielleicht schon von Anträgen oder eine Fragerunde oder sowas, so in der Art, um einen stärkeren Anlaufpunkt zu schaffen, einen offenen Anlaufpunkt. Gleichzeitig wurde ja schon mit dem Redmine einiges gemacht, dass dort eine stärkere Nachvollziehbarkeit von Beschlüssen hergestellt wurde. Da kann man auch noch dran weiterarbeiten. Ich halte auch diese Montagssprechstunde für sehr gut, was Transparenz angeht und auch Präsenz im Sinne von Ansprechbarkeit des Vorstandes. Da gibt es da kann man noch ein bisschen mehr machen. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass es auch diese Klausurtagungen geben muss, vor allem auf dieser Ebene, weil, ja, also ohne so eine Klausurtagung, so einen Schutzraum ab und zu mal am Wochenende, ist es sehr schwierig, persönlich vor allem Vertrauen untereinander zu schaffen, was Teamwork angeht, Teambuilding in so einem Bundesvorstand. Gut, da wurde eben, du hattest die Marina Kassel angesprochen, im Chat kam gleich Protest, jetzt gibt's die Marina, ja, und da treffen sich Leute, das ist was du gut fandest, Trotzdem wird genau dieser Veranstaltung ja aus Gründen, die ich jetzt persönlich nicht nachvollziehen kann, aber es wird nun mal der auch so eine gewisse Kugelclub-Eigenschaft zugeordnet. Das wird ja eigentlich immer passieren, wenn man Veranstaltungen so hier live macht, weil das ja dann doch dazu führt, dass der eine oder andere dann nicht anwesend sein kann. Wie kriegen wir das in den Griff, dass wir dieses Vertrauen den Leuten entgegenbringen, die da sind, dass sie da nicht sind zum Kungeln, sondern dass sie da drin sich treffen, um sich einfach zu vernetzen, zum Wohl aller Piraten und da einfach gute Ideen miteinander auszutauschen. Ja, wir im Landesvorstand Sachsen haben das jetzt dieses Jahr so gemacht, dass wir von den Tickets, die wir hatten zur Marina, wir hatten glaube ich vier immer oder drei, ich weiß gar nicht, vier oder drei, davon mindestens eins immer als Basisticket ausgeschrieben haben und dieses Basisticket dann, wenn mehr als einer sich beworben hat, dann zum Beispiel auch ausgelost hatten, sodass jemand, der auch nicht Vorstand ist, immer dabei sein konnte. Und ich könnte mir gut vorstellen, ich würde mich sehr freuen, wenn man das im Bundesvorstand umsetzen würde, dass man tatsächlich eine Art, ja, keine Ahnung, wie viele Plätze gibt es auf der Marina, 50, 60, 70, dass man davon sagt, 10 Plätze schreibt man einfach aus für die Basis. Also wirklich für jeden, jeder kann da mit, jeder kann sich beteiligen, jeder kann da hinkommen. Das ist ein wichtiger Schritt, zu sagen, jeder hat die Chance, potenziell zumindest, daran teilzuhaben. Und dass man wirklich diesen, ja, diesen Vorwurf vorweg oder wegnehmen kann, dass da irgendwas Intransparentes stattfindet, um einfach zu zeigen, Leute, da kann jeder teilhaben, das ist nichts, was da intransparent ist. Ich meine, es gibt ja auch meistens oder manchmal einen Stream, ich weiß jetzt nicht, wie das dieses Jahr war, wann es ein Stream war, wann kein, aber auch das ist natürlich wichtig, dass man einen Stream hat, dass auch Leute sozusagen von der Ferne teilhaben können. Eben wird noch eine Frage reingereicht. Also, da du das alles hier abfederst, ne, da habe ich jetzt auch keine Hemmungen, da ein bisschen hin und her zu springen. Hier wird eine Frage reingereicht. Wie stehst du zum Basisentscheid, auch der Online-Variante? Und was mir bisher entgangen war, es gibt ja einen Antrag, den Basisentscheid wieder aus der Satzung zu entfernen. Findest du das sinnvoll? Und würdest du als Vorstand den Basisentscheid, insbesondere die Online-Variante, unterstützen, wenn der SMV-Antrag nicht behandelt wird bzw. durchfällt? Also grundsätzlich, ich habe mich persönlich noch nicht so intensiv mit dem Basisentscheid beschäftigt. Bin da auch jetzt, habe diesen Antrag oder was in der Satzung da konkret zu haben, noch nicht gelesen. Habe aber von mehreren Leuten, denen ich sozusagen auch vertraue, gehört, dass der, so wie er jetzt da drin steht, nicht umsetzbar ist. Ich kann jetzt nicht begründen, warum das ist. Das haben die mir irgendwie lang und breit erklärt. Das ist sehr komplex. Aber da besprechen sich Dinge, da ist irgendwas inkonsistent. So wurde mir das zumindest vermittelt. Insofern ja, kann man das sicherlich entweder fixen. Wenn es ein SMV gäbe, würde ich es halt für redundant halten. Wenn wir ein SMV hätten, dann bin ich der Meinung, dann kann man den Basisentscheid auch rausnehmen oder dann kann man diesen Antrag unterstützen, ihn rauszunehmen. Aber wenn wir jetzt die SMV zum Beispiel nicht haben, kann man, also macht es jetzt auch nicht, also kann man den BU auch erstmal drin lassen und vielleicht gucken, wie man den verbessern kann. Da habe ich persönlich kein Problem mit, aber ich bin ganz klar SMV-Befürworter und halte es für das bessere Instrument. Nachdem das ja für dich ein Thema ist und für mich und für ganz viele andere Leute auch, was ist denn für dich irgendwie der Punkt an der SMV? Warum willst du das? Warum findest du das gut? Und ich gehe mal davon aus, Delegierte auf Parteitagen wären vielleicht nicht so deine Präferenz oder vielleicht doch, weiß ich nicht, frage ich dich auch gleich. Aber was ist an der SMV irgendwie der Hit und warum wollen wir das? Also ich halte es halt für einen sehr genialen Hack des Parteiengesetzes, weil nicht definiert wird, wie Parteitage stattfinden müssen, weil Parteitage nicht als physische Versammlung definiert sind. Halte es für eine sehr elegante Lösung, zu sagen, wir haben eine Mitgliederversammlung, die online stattfindet, die ständig tagt. Und ständig heißt halt wiederum nicht, dass man ständig da reinschauen muss, um irgendwelche Anträge abzustimmen, sondern da gibt es ja verschiedene Zyklen, in denen das auch heute schon läuft und das wird dann in Zukunft ähnlich sein. Dass du mich ja bei der SMV von auch überzeugt von, dass es ja heute schon eine Regelmäßigkeit gibt, die ich sozusagen gar nicht gesehen hatte. Ja, ich halte es halt für eine ziemlich geniale Lösung. Elektronisch, ständig, jetzt auch, keine Ahnung, man könnte jetzt auch aus der Schiene argumentieren, dass Zeitnormen ja auch nichts sind, wofür wir uns jetzt einsetzen. Und dann kann man sagen, okay, ich kann meinen Antrag auch nachts stellen, wenn ich eher nachts unterwegs bin oder früh am Morgen oder sonst wie. Und man kann auch ja, die Teilhabe, ne? Man kann auch von überall an dieser Versammlung dann teilhaben. Das ist natürlich auch ein wichtiger Schritt, dass nicht nur die sogenannte Geld- und Zeitelite da bevorteilt ist, die zu Präsenzparteitagen fahren kann. Und wegen Delegierten, ja, nee, also ich bin total dagegen, dass wir jemals Delegierte haben. Das halte ich für eine absolut, also für die absolut größte Gefahr unserer Partei, dass sowas passiert. Was ist da dann so schlimm? Demokratietheoretisches Problem, was dahinter steht. Sobald du eine kleinere, berechenbarere Gruppe hast an Leuten, die entscheiden, sind sie beeinflussbarer und ist sozusagen die Entscheidung, die sie fällen, potenziell stärker beeinflusst, als wenn die Gruppe unberechenbar ist und größer. Ja, du sprichst ein wichtiges Thema an, was ja auch eines der zentralen Themen der Piraten ist. Ich werfe dir jetzt mal so eine Quizfrage hin, wohl wissend, dass das hier irgendwie bei dir natürlich nicht funktionieren wird, dich damit aufs Kreuz zu legen. Aber was sind aus deiner Sicht, wenn du jetzt irgendwie jemanden in einer Minute erklären musst, wofür stehen die Piraten? Was sind da die wichtigsten Themen? Was würdest du dem mitgeben? So den typischen Elevator Talk, ja? Du triffst jemanden unten im Fahrstuhl, im dritten Stock geht er raus und in der Zwischenzeit musst du ihn davon überzeugen, dass Piraten echt notwendig sind und eine richtig gute Sache. Okay, na gut. Piraten sind die Partei, die einen konsistenten Gesetzentwurf für die Zukunft hat. Die Partei, die sozusagen die freie Entfaltung aller Menschen, diskriminierungsfreie Teilhabe und grenzenlose Solidarität miteinander vereint. Und das ist sozusagen ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal von unserer Partei. Gehört da auch BGE dazu? Für mich schon, ja. Also BGE ist für mich ein wichtiges Tool, ein entscheidendes Tool, um Teilhabe ja, unabhängig von Bedingungen zu ermöglichen. Das war mal ein Elevator Talk. Andere Punkte haben wir ja auch im Programm, die jetzt, sagen wir mal, nur relativ indirekt mit diesen Dingen zu tun haben. Ich denke da zum Beispiel an mein persönliches Lieblingsthema Drogenpolitik. Ist das auch irgendwie aus diesen Grundwerten ableitbar? Wie ist denn da unsere Position? Ja, ich halte es absolut ableitbar. Also bei der Drogenpolitik, meiner Meinung nach, setzen wir auf aufgeklärte Menschen, auf Mündigkeit im Umgang mit Gefahren und eben nicht auf Paternalismus von oben, der uns vorschreibt, worauf wir aufpassen sollen, sondern wir setzen auf eigene Erfahrungen und auf ja, Selbstbestimmtheit. Ich denke, dass es da immer Grenzen geben muss, ne? Wenn zum Beispiel akut süchtig machende Dinge wie zum Beispiel Crystal, solche Geschichten. Wenn es solche Sachen gibt, ist es wieder, muss man da auch wieder gucken, wo gibt es die Grenzen, wo muss man die ziehen. Aber grundsätzlich müssen wir schauen, dass wir den Menschen also mehr und mehr sozusagen Aufgeklärtheit zutrauen, mehr Selbstbestimmtheit zutrauen und nicht bevormunden. Das ist schön, dass jemand mal hier Drogenpolitik vernünftig wiedergeben kann, der ein Bufo will. Jetzt muss ich mir für die nächsten paar Grillabende andere Themen suchen. Finde ich echt schade. Was machen wir denn als nächstes? Ja, da ist eine persönliche Frage an dich. Wenn du in den Bundesvorstand gewählt würdest, wäre das für dich mit einem Umzug nach Berlin verbunden sein? Und wie würdest du diesen Job mit deinem Studium verbinden? Also ein Umzug, nein, ist ja auch nicht notwendig. Bei uns ist ja alles sozusagen dezentral, was ich auch gut finde. Ich fühle mich hier in Dresden sehr wohl. Ich mag diese Stadt sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder aus dieser Stadt weggehe und für den BUFO auch mit Sicherheit nicht. Studium, ganz einfach. Ich werde so oder so nächsten Sommersemester ein Urlaubssemester einlegen und bin dann von Februar bis Oktober ja voll verfügbar. Da wird ja auch genug zu tun sein. Da fragt jemand, was hast du zur Vorbereitung auf die Arbeit im BUFO bereits getan? Oder andersrum, wie bereitest du dich auf die BUFO-Arbeit vor? Also ich habe bisher mir schon die Geschäftsordnung angeguckt, mir angeguckt, was gibt es für Bereiche. Ich reise aktuell ja ab und zu verschiedenen Landesparteitagen, um auch schon persönliche Kontakte herzustellen, weil eins meiner wichtigen Ziele ist ja, die interne Vernetzung zu stärken und einen stärkeren Informationsfluss zwischen Bundesvorstand und Ländern herzustellen. Und da gehört eben vor allem auch die Präsenz ganz stark dazu. Und in den nächsten Wochen werde ich auch nochmal mir die bisherigen Beschlüsse des Bundesvorstands nochmal nach und nach alle durchschauen und mir auch eben angucken, um besser genau darauf eingestellt zu sein, was gibt es da, also was wurde beschlossen, was ist noch, was muss noch gesetzt werden. Wie kam es zu diesem Beschluss? Wie kam es zu jedem Beschluss? Das werde ich mir in den nächsten Wochen noch genauer anschauen. Wenn du da, jetzt liegen mir zwei Fragen auf dem Herzen. Ich versuche es erstmal mit der persönlichen Frage. Wir haben gelernt nach dem Parteitag in Neumünster, dass anders als vorher, da die Piraten so ein bisschen im Rampenlicht standen und die frisch gebackenen Vorstände da auch in ihrem Privatleben, sagen wir, auf eine Weise durchleuchtet wurden, die nicht jedermanns Sache ist. Kannst du mit sowas umgehen? Bist du auf sowas vorbereitet? Oder wie würdest du mit sowas umgehen, wenn du dann plötzlich für jeden Mist, den du tust, der wirst du irgendwie auf Twitter von irgendwelchen Leuten gebasht, wenn du im Fernsehen bist und hast die falschen Socken an, dann kriegst du da eine und alles passiert in völliger Öffentlichkeit. Hast du das in Sachsen als Landesvorsitzender schon mal erlebt? Oder ja, also dieses Problemfeld? Als Landesvorsitzender habe ich es noch nicht wirklich erlebt, weil das ist ja auch eine ganz andere Skalierung, die du da hast. Also es ist ja wirklich so, es ist ja wirklich so, dass man sozusagen eine ganz andere Öffentlichkeit hat, wenn man im Bund aktiv ist, ganz klar. Aber darauf bin ich vorbereitet und ich denke auch, dass ich damit einigermaßen umgehen kann. Ich bin nämlich durchaus der Meinung, dass Öffentlichkeit auch ja, helfen kann, dass manche öffentliche Kritik, die auch stattfindet, durchaus auch legitim ist und dass man dann auch immer gefordert ist, Kritik auch einzuordnen und Kritik auch ja, dann im Zweifel auch anzunehmen oder eben zu verwerfen. Aber Kritik an sich ist auch kein Problem. Die zweite Frage, die mir dazu auf dem Herzen liegt, ist, du hast dich als Vorsitzender und als politischer Geschäftsführer beworben. Diese Dinge, die liegen ja traditionell etwas unterschiedlich. Der Vorsitzende ist ja, jetzt sagen wir mal, von seiner Wirkung tendenziell eher nach außen als Repräsentant tätig, währenddessen der politische Geschäftsführer von vielen auch als Organisation der politischen Arbeit der Piraten intern aufgefasst wird. Wie würdest du den politischen Geschäftsführer ausfüllen? Also ich würde auch den politischen Geschäftsführer mit nach außen ausfüllen, weil ich ja sozusagen deswegen auch antrete, um die Kommunikation nach außen auch stärker auf diese Metaebene wieder zu bringen. Aber PolGF bedeutet auch immer, eine gewisse interne Wirkung zu haben. Ne? Das darf man nicht vergessen. Aber für mich bedeutet PolGF auch, Außenwirkung zu schaffen. Also für mich schließt sich das nicht aus. Oh, da kommt gerade eine super Frage rein in den Chat. Wir wirken nach außen oder du wirkst nach außen. Da musst du den Leuten da draußen erklären, wozu werden wir gebraucht in der aktuellen Politik? Wofür sollen wir gewählt werden? Ich denke, wir sollten erstmal den Menschen wieder eine Idee von Zukunft bieten. Das ist mein ganz wichtiger Punkt. Wir leben in einer Zeit, in der Visionen, politische Visionen eher Mangelware sind, in der oft auch Politik beliebig ist, in der es keinen Unterschied mehr macht, welche Parteien regieren oder zumindest scheinbar keinen Unterschied mehr macht. Und wir haben als junge, neue Partei die Chance, auch eine Vision, vielleicht auch manchmal eine Utopie zu formulieren mit Idealtypen und damit auch sozusagen ferne Ziele anzustreben, wie zum Beispiel im BGE, das vielleicht nicht von heute auf morgen umsetzbar ist, aber dass wir, ja, mit dem wir Leute motivieren können, zu sagen, wir wollen eine Gesellschaft, die anders ist. Wir wollen die Welt verändern und dafür können wir die glaubwürdigste Partei sein, schlichtweg. Natürlich, was auch noch mit da reinspielt, das gehört auch noch zu der Vision, dass wir den politischen Prozess selber auch noch verändern mit. Also wir transportieren ja nicht nur Inhalte, sondern wir transportieren auch den Prozess oder transformieren den Prozess. Hier wird der Wunsch laut, mach das noch eine Runde konkreter. Also ist das das, womit du in der S-Bahn jemanden davon überzeugst, dass er wirklich Piraten wählt das nächste Mal? Also der Punkt ist, man kann es halt nicht so pauschal sagen, was ich in der S-Bahn sagen werde, weil ich schon auch natürlich mich darauf einstelle, wer sitzt mir da gegenüber, was hat der für einen Schwerpunkt. Also wenn ich jetzt da jemand Junges sitzen habe, werde ich mir nicht erzählen, hier mit dem BGE können wir die Altersarmut abmildern. Ja? Also man stellt sich immer auf den Gesprächspartner ein, wie auch im Infostand stellt man sich auf seinen Gesprächspartner ein. Und wir haben so viele Möglichkeiten, unsere Werte zu kommunizieren, weil wir so viele gute einzelne Programmpunkte haben. Sei es jetzt die Drogenpolitik auch wieder. Und das wäre vielleicht eher was, wo ich mit jungen Leuten anfangen kann und sage, Leute, uns geht es auch darum, dass sich die Leute frei entfalten können und mündig über sich selbst bestimmen können. So. Aber jetzt eine pauschale Antwort zu finden, das geht schlichtweg gar nicht. Die erste große Aufgabe, die dem nächsten Bundesvorstand bevorsteht, ist ja die Europawahl. Da gibt es ja auch so den einen oder anderen Antrag, gerne auch in großen Paketen, der da zum Bundesparteitag eingereicht ist. Hoffen wir, dass wir überhaupt einen von diesen Anträgen dran kriegen. Aber wie siehst du denn die Vision der Piraten von Europa, so als von der Struktur in Europa? Was ist da wichtig? Was müssen wir den Bürgern vermitteln, wofür die Piraten im europäischen Umfeld stehen? Das ist auch eine Frage, wo du was über die PPEU loswerden könntest, wenn du möchtest. Huch, wo ist er denn? Ist er uns verloren gegangen? Da bist du ja wieder. Hi Flo, bis wohin hast du denn die Frage noch mitbekommen? Sorry, ich wurde hier irgendwie rausgekickt. Ja, ich habe die Frage mitbekommen bis zu dem Punkt, an dem du gesagt hattest, was in Europa, mit welchen Ideen und Themen wir in Europa antreten wollen oder kommunizieren wollen. Okay, dann lassen wir doch die Frage einfach mal so stehen. Gut, also in Europa würde ich persönlich am stärksten die Grenzenlosigkeit betonen. Die Grenzenlosigkeit, die uns Piraten sozusagen innewohnt. Das Schöne an der Grenzenlosigkeit ist, dass du damit eine unglaublich breite Themenpalette abdeckst. Also Grenzenlosigkeit bedeutet ja nach innen, Reisefreiheit, offene Grenzen, dass wir in ganz Europa uns frei bewegen, frei entfalten können. Grenzenlosigkeit heißt aber auch Grenzenlosigkeit nach außen. Das heißt, ein wichtiges Thema für die Europawahl wird auf jeden Fall das Thema Asyl sein, Abschaffung von Frontex, Eurosur, diese Geschichten, die, also sich ganz klar gegen diese Festung Europa zu stellen, weil diese Festung Europa ist alles andere als grenzenlos. Also ne, es widerspricht der Grenzenlosigkeit. Und grenzenlos sollte auch die Solidarität sein mit den anderen europäischen Ländern, ne, wenn wir jetzt auf das Thema Eurokrise zu sprechen kommen, dass wir ganz klar sagen, Europa ist so ein wichtiges Projekt, ein wichtiges Ziel, das wir haben, da kann man unsere Solidarität an keine Bedingungen knüpfen. Wie stellen sich die Piraten in so einer Herausforderung auf? Also Stichwort PPEU. Und wie gehen wir als Piraten damit um, mit der PPEU? Ja, also grundsätzlich finde ich es gut, dass wir da einen Zusammenschluss haben aus den europäischen Piratenparteien in verschiedenen Ländern, weil ich eben der Meinung bin, Piraten sind eine transnationale Bewegung und sollten sich, das ist alles im Aufbau jetzt, ich habe auch nur nicht auf Details auf dem Schirm, wie der Plan ist, der Aufbau der PPU. Aber so wie ich es verstanden habe, wird es jetzt ein Dachverband erstmal sein, keine Mitgliederpartei, weil sonst würden die deutschen Mitglieder der großen, großen Überzahl sein, was ein Problem wäre. Insofern ist es für den ersten Schritt, so einen Dachverband zu gründen, eine gute Sache. Ich hoffe halt, dass man langfristig noch mehr transnationale Kooperationen hat. Auch zum Beispiel ja, hier an den Grenzen der einzelnen Länder auch entlang. Das heißt, was weiß ich, Grenze hier zu Polen, Grenze Tschechien, Grenzen zu Österreich, Grenzen zu Frankreich. Überall dort könnte man viele länderübergreifende Dinge auch unternehmen und Veranstaltungen machen. Du antwortest immer so, dass ich da jetzt wieder springen muss. Tut mir leid. Aber die Frage bleibt dir jetzt auch hier nicht erspart, so wie auch am letzten Freitag nicht. Verwaltender Bundesvorstand oder politischer? Du hast dich für die Fragen echt nicht entschuldigen, das ist kein Stress. Ich kann übrigens nicht mehr ins Pad, weil ich habe hier gerade so eine schlechte Verbindung. Aber du liest ja die Fragen mal vor, von daher passt es ja. Naja, ich sage immer, Verwaltung, jede Verwaltungsentscheidung ist auch politisch. Also wenn jetzt ein Schatzmeister sagt, für das gibt es nur das Budget und für das ein anderes, dann ist es eine politische Entscheidung, keine Verwaltungsentscheidung. Insofern kann es in dem Sinne keine verwaltenden Vorstände geben. Das ist, ja, das sollten ja uns klar machen. Politischer Vorstand bedeutet für mich aber nicht, dass man irgendwelche Inhalte vorgibt. Aber politischer Vorstand muss schon bedeuten, dass man sich überlegt, ja, man denkt politisch, man denkt auch strategisch, man muss strategisch auch im Hinblick auf die anderen Parteien denken, wo platziert man unsere Position und so weiter. Aber die Positionen selber müssen immer von der Basis kommen. Und es kann nicht sein, dass irgendwie, keine Ahnung, ein Vorstand sagt, jetzt hier, das ist meine Meinung und die drücke ich jetzt der Partei auf. Das ist nicht politisch. Also es wäre kein Vorstand, es wäre ein, keine Ahnung, Top-Down-Vorstand. Gerade wo du sagst, Vorstand und Basis, es gibt ja verschiedene Gedanken oder es gab verschiedene Gedanken, den Vorstand ein bisschen unter Kontrolle zu stellen. Wie gesagt, sobald wir sie gewählt haben, sind sie ja irgendwie der persönliche Feind jedes Piraten, weil sie haben ja plötzlich sowas wie Macht. Und da kam so eine Idee auf, einen Länderrat zu basteln. Ist dir diese Überlegung bekannt und was hältst du von so einer Idee? Ja, die Überlegung ist mir bekannt. Ich sage mal so, beim Länderrat ist es so, dass das, wie vorhin auch schon so angedeutet, an den aktuellen Problematiken eher vorbeigeht. Ich sehe grundsätzlich die Notwendigkeit, langfristig eine stärkere organisatorische Verschränkung zu bilden. Sofern sich sowas in der SMV nicht regeln lässt. Also in der SMV soll eine programmatische ja, Verschränkung oder eine programmatische Teilhabe ermöglichen. So ein Länderrat hat ja noch einen anderen Ansatzpunkt und der sagt, dass man auf der organisatorischen Ebene eine stärkere verbindliche gemeinsame Entscheidungsbefugnis hat. Ist schwierig, halte ich tendenziell eher für schwierig. Und wenn man sowas macht, wenn man sowas langfristig macht, und das ist kein Problem, von 2014, meiner Meinung nach, das ist eher ein Problem von 15 oder 16, im Hinblick darauf, wenn wir zur nächsten Bundestagswahl wieder kampagnenfähig werden wollen. Wenn man sowas macht, dann sollte man auf Strukturen aufsetzen, die wir jetzt schon haben. Dann kann man sich überlegen, okay, wandelt man den Finanzrat mit um oder schafft man den dann halt ab und ersetzt ihn durch die Marina, baut man die Marina um, baut man irgendwie die Länder mit in die Marine ein, baut man irgendwie darauf auf. Sowas macht meiner Meinung nach mehr Sinn, wenn man überhaupt sowas machen will, dass man auf irgendwelchen bestehenden Strukturen aufsetzt, aber nicht irgendwas komplett Neues schon wieder schafft. Das halte ich für nicht zielführend. Hast die SMV beziehungsweise dann auch den Basisentscheid, soweit er da parallel läuft, ebenso ein bisschen in die programmatische, ja, Ecke will ich jetzt nicht sagen, aber in ein programmatisches Umfeld gesetzt, siehst du durch so eine Online-Mitbestimmungsoption auch eine Chance, den Vorstand wieder ein bisschen leichtgängiger mit der Basis in Verbindung zu bringen, weil bisher hat ein Vorstand ja eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, die Basis in gewisser Weise gültig zu befragen nach ihrer Meinung. Ja, eindeutig. Also ich denke sogar, dass so eine SMV oder wie auch immer geartete Online-Mitbestimmung oder Online-Teilhabe an Politik, an politischen Prozessen und Positionen, dass sowas sogar eine Erleichterung ist für den Vorstand. Auch eine Erleichterung für Fraktionen, die dann nämlich einfach mal kurz und bündig und auch schnell gucken können, was meint denn die Partei dazu? Weil ne, es gibt ja durchaus auch, es wird auch in den Vorständen, es gibt auch in den Fraktionen, es ist ganz menschlich, dass eine gewisse Betriebsblindheit dann irgendwie einsetzt in manchen Bereichen und das, sich da schnell zurückkoppeln zu können, ein Vergleichsbild zu ziehen, sozusagen, ein Auszug aus der Basis, aus der ganzen Partei, das ist ganz hilfreich und das ist nur ein Vorteil, meiner Meinung nach, kein Nachteil. Super, da kam, mir wurde aus dem Zuhörerraum zugetragen, dass dort eine Frage gepostet wurde. Du möchtest in Sachsen für die Landesliste kandidieren und nächstes Jahr ist ja bei euch Landtagswahl, im Mai oder sowas. Und da ist die Frage, gibt es weitere Posten oder Beauftragungen, für die du kandidieren möchtest, beziehungsweise Vereine, die deine Zeit mit in Anspruch nehmen? Wie willst du all dem gerecht werden, wenn jeder einzelne Posten manch einen schon komplett ausfüllt? Und der Fragesteller schließt mit der leicht ironischen Bemerkung, hast du Superkräfte oder eine Zeitmaschine? Aber wir haben den Zeitreiseantrag ja abgelehnt, damals in Bochum leider. Trotzdem die Frage, hast du da Absichten auf die Landesliste? Also ja, ich möchte für die Landesliste in Sachsen kandidieren. Das möchte ich auch schon ziemlich lange und das war auch schon, bevor ich überlegt habe, für den Bundesvorstand zu kandidieren, immer mein Ziel, weil ich es für wichtig, also weil ich sozusagen es auch für wichtig halte und natürlich auch irgendwann das richtige Rüstzeug für Politik lernen will. Ansonsten gibt es allerdings keine Sachen, für die ich sozusagen, ja, für die ich mich da engagieren will oder so. Es kann sein, sozusagen, weil hier in Dresden wird gerade versucht, für die Kommunalwahl alle möglichen Leute auf diese Listen zu schreiben, damit die Liste gefüllt wird. Es kann sein, dass ich da mich einfach mit draufsetzen lasse, wie, glaube ich, fast alle Basismitglieder hier in Dresden. Aber das ist sozusagen nur pro forma. Ansonsten strebe ich nichts an, was irgendwie, ja, keine Beauftragung und auch kein weiteres Amt oder kein weiteres Mandat. Und zeitlich gesehen ist es so, es ist grundsätzlich natürlich so, dass man priorisieren muss. Also ich habe nächstes Jahr Vollzeit zur Verfügung und Flo, du wirst gerade unverständlich, weil du zu stark abbrichst. Kannst du schauen, ob du nochmal neu konnektierst? Bitte. jetzt wieder abgerissen oder geht es jetzt wieder? Jetzt geht's besser. Okay, gut. Sag mir ruhig, wenn es nicht geht. Es ist immer so, ich sitze hier in der LGS, sonst im Hinterzimmer und ich fürchte seitdem jetzt vorhin, im Vorderraum ist irgendein Treffen und wir ziehen viel Traffic und deswegen ist die Leitung ein bisschen belegt. Ich glaube, das ist der Grund, warum plötzlich es schlechter wurde. Also, sobald man mich nicht versteht, sagt mir halt Bescheid. Genau, also wie gesagt, außer die Sachen, die ich gerade erwähnt hatte, strebe ich gar nichts an. Und meine Zeit ist insofern, also ich habe genug Zeit dafür, weil ich, wie gesagt, wenn ich mein Urlaubssemester mal wirklich Vollzeit zur Verfügung habe und da kann ich unter der Woche hier mit im Wahlkampf helfen und kann die Abende und am Wochenende meinen Pflichten als Bundesvorstand nachgehen. Und das ist natürlich eine Sache, die auch sehr viel Zeit fordert, die man nur also die man nicht ewig machen kann, aber die man für eine begrenzte Zeit durchaus tun kann, wenn man diszipliniert ist, wenn man richtig priorisiert. So, was nehmen wir denn als nächstes? muss ich eine Frage stellen, die ich selber nicht beantworten könnte. Da bin ich jetzt mal ganz darauf angewiesen, dass die Frage korrekt formuliert ist von dem Fragesteller. Hast du eine Meinung zum vorgelegten und vom aktuellen Bundesvorstand verabschiedeten Budgetplan für 2014 mit dem Defizit von 140.000 Euro bei gleichzeitiger Kalkulation von 20.000 Beitragszahlern, wobei wir im Moment, glaube ich, 11.000 haben? Und wie siehst du vor diesem Hintergrund die Neueinstellungen, die ja jetzt gerade aktuell vorgenommen wurden im Bereich Buchhaltung und IT? Naja, gut, wenn einer Bundesvorstand werden will, dann muss er wahrscheinlich sowas gelesen haben. Ich kenne den jetzt nicht. Erzähl doch mal was über diesen Budgetplan, wenn du ihn kennst. Überflogen bisher. Ich habe ihn noch nicht im Detail studiert. Mir ist natürlich gefallen, da wird sehr viel Geld in die Personalstellen investiert werden. Ich habe leider keinen Posten gesehen für die Europawahl. Allerdings habe ich dann mal nachgefragt und wurde mir erklärt, dass die Idee, das stärker über Fundraising zu finanzieren. An sich kann natürlich nicht sein, also es wird jetzt nicht so sein, dass man mit dem Budgetplan in ein Jahr geht, wo man schon von irgendwelchen Schulden einkalkuliert. Das wird natürlich nicht der Fall sein. Aber ich würde jetzt sozusagen mir da, also wenn ich jetzt im Bundesvorstand komme, ist ja das Budget das Erste, was auf der Tagesordnung steht. Da würde ich mir dann erstmal nachfragen, was genau der Plan war bei diesem Budget, was genau die Hintergründe waren, was genau da die Gedanken waren, warum man das so gemacht hat. Würde das verhandelt fragen, jetzt unabhängig davon, ob es im nächsten Bundesvorstand wieder ist oder nicht. Und dann da auf der Grundlage beurteilen und da versuchen natürlich meine Punkte noch einzuarbeiten. Es gibt ja ein paar Sachen, die ich erfordere, auch noch eventuell ein paar finanziellen Bedarf haben und die würde ich mich natürlich dafür einsetzen, die auch noch mit einzubauen. Ja, also es ist jetzt schwierig, ein bisschen so ohne die Rückkopplung an diejenigen, die dieses Budget aufgestellt haben, irgendwie einfach was zu sagen, was man davon hält. Aber es muss natürlich noch überarbeitet werden. Da bin ich total dran und würde das dann auch mit umsetzen. Eine Herausforderung. Vorhin hattest du gesagt, bei der Frage nach Landtagswahl und Bundesvorstand, dass du ja abends und am Wochenende genügend Zeit für den Bundesvorstand hättest. Und dann kommt hier die Nachfrage, ist Bundesvorstand ein Wochenendjob? Nee, auf keinen Fall Wochenendjob. Das war jetzt nur auf die heiße Wahlkampfzeit gemünzt, weil man ja dann sicherlich, also ich ging davon aus, dass die Kritik darauf abzielt, wenn man irgendwie Listenkandidat wäre und es ist ja auch noch nicht ausgemacht, dass ich da auf der Liste dann am Ende bin. Also ich möchte auch sagen, dass jetzt sozusagen die Entscheidung für Bundesvorstand ja auch völlig unabhängig davon ist, ob ich dann auf diese Landesliste komme. Und wenn man dann auf dieser Liste wäre und der Landtagswahlkampf ist, dann muss man natürlich auch mit den Straßenwahlkampf machen und der kann man vor allem dann am Tagsüber machen. Aber die ganze Zeit vor dem Landtagswahlkampf werde ich viel für den Bundesvorstand tun. Das ist doch eindeutig und das ist auch notwendig. Ich denke, Bundesvorstand, Bundesvorsitzender, auch Paul GF sind Vollzeitjobs und man auch zu haben. Danke dir. Ich habe jetzt in zwei verschiedenen Farben schon Fragen zur QueerCon und zur HäkelCon. Ich würde gerne dich bitten, irgendwas zu diesem Themenkomplex QueerCon, HäkelCon zu sagen, Flo. Und dann würde ich gerne einen der Fragesteller am Mikrofon zum Kreuzverhör bitten, wenn die Fragesteller damit einverstanden wären. Weil wenn das so massiert kommt, dann können wir das so ruhig mal kurz ansprechen, oder? Gerne von meiner Seite. Du müsstest mir nur jetzt kurz die Frage vorlesen, weil ich, wie gesagt, nicht im Bett, nicht ins Bett komme. Die beiden Fragen waren, wenn dir Verantwortung übergeben wird, wie bei der QueerCon HäkelCon, ziehst du diese dann komplett durch? Und was da war da bei der Häkelkon dein größter Fehler und dein bester Moment? Hast du dich selbst eventuell zu viel in den Vordergrund gestellt? Ich weiß gar nichts darüber. War leider nicht dort, hatte an dem Wochenende was anderes. Erzähl doch mal von der Veranstaltung aus deiner Sicht. Ja, kann ich machen. Also die Idee für die Hegecon ist im Februar entstanden, zwischen der Alesterix Bier und vom Hegeclub aus mit den anderen auch. Das heißt Raven, Katten, verschiedene Piraten hier aus Sachsen, dass wir sozusagen eine Konferenz organisieren wollen, die diese Themen miteinander verbindet, die wir im Hegeclub schon miteinander verbinden wollten. Kann ich jetzt ausholen, also ne, was zum Beispiel bedeutet Barrierefreiheit, Asyl und Migration, auch irgendwie Europapolitik, Inklusion, verschiedene oder Antidiskriminierung, solche verschiedenen Bereiche. Das war damals das Ziel, da eine Konferenz zu organisieren im Sommer. Und in der Vorbereitung dann habe ich sehr viel da auch mitgemacht, ja, aber wie es dann Richtung Sommer ging, teilweise, ich war dann eine Zeit leider auch krank. Und dann gab es auch meiner Meinung nach Schwierigkeiten mit der Kommunikation in der Orga. Und auch von meiner Seite, ja, habe ich dann ein, zwei Sachen, die ich mir da vorgenommen hatte oder zugesagt habe, einfach ja, verplant, habe es vergessen in dem Stress. Teilweise war ich, wie gesagt, immer noch krank. Teilweise habe ich einfach andere Sachen zu wenig zurückgestellt. Und daher rühren Fragen, denke ich, die da kamen. Insofern ja, hätte ich da einiges besser machen sollen. Und ich hoffe, dass da nächstes Jahr auch die Chance dafür, da ich mich zu sehr da in den Vordergrund gestellt habe, wirklich super schade. Ja, nicht, wie soll ich sagen, nicht unterschreiben. Ich habe zumindest bei denen, ich habe zum Beispiel einen Podcast gemacht, auch zu Hegekon mit auch da habe ich. Da habe ich mit erwähnt und auch immer mit erwähnt, wie es zu dieser Hintergrund gekommen ist. Und ja, also ich in der Hinsicht kann ich den Vorwurf ja nicht verstehen, aber verstehen, dass Leute enttäuscht waren, dass ich nicht jede Aufgabe dort so gewissenhaft machen konnte, wie ich es mir selber gewünscht hätte. Dankeschön, Flo. Schnebel 68, bist du zu uns gekommen, um dazu Stellung zu nehmen oder eine Frage zu stellen? Glaube ich, nur im falschen Feld gelandet. Kein Problem, fällte ich dich mal kurz nach unten. So. Gut, also wenn keine Rückfrage kommt, dann sehe ich die Frage als beantwortet an. Siehst du eine Notwendigkeit für einen zusätzlichen Parteitag, möglicherweise sogar noch vor der Europawahl, nachdem wir ja uns in 14 Tagen sehen und dann in 6 Wochen gleich nochmal? Oh nee. Schade. Aber der kommt wieder. In der Zwischenzeit übrigens fürs Nebelhorn-Radio, die hier ja nicht im Mumble sehen können, was hier passiert. Wir haben im Moment hier 67 Leute im Raum und befragen den Florian Unterburger aus Dresden zu seiner Kandidatur für den BUFO. Und jetzt ist er wieder da. Die Frage, Flo, war, siehst du eine Notwendigkeit für einen zusätzlichen Bundesparteitag vor der Europawahl? Sprichst du? Sandhausen an Dresden, Sandhausen an Dresden, Dresden, hören Sie uns? Nee, hört er uns nicht. Dann nutze ich jetzt die Pause, sowohl fürs Nebelhorn als auch für die zahlreich hier Anwesenden, nochmal den Rest der Woche zu beschreiben. Wir haben morgen den Thorsten Wirth aus Frankfurt, Inside X, um 21 Uhr, der sich hier ebenfalls dieser Grillerei unterziehen möchte. Am Donnerstag den Hendrik Stiefel aus Thüringen, der gern Generalsekretär werden möchte. Am Freitag die Niki um 19.30 Uhr, glaube ich. Und um 21 Uhr die Hasserklicke, eine anonyme Häschenkandidatur für den Generalsekretär, und am darauffolgenden Montag den Björn Semrau, ich glaube aus Darmstadt, der gerne politischer Geschäftsführer werden möchte. Und die werden in einer ähnlichen Weise hier gegrillt, und auch da wird es wieder den das obligatorische Pad geben für eure Fragen, und auch die werde ich wieder dahingehend befragen, wie sie sich nach außen und nach innen zu den aktuellen Problemen da so stellen werden. Parallel dazu oder später geht es dann weiter mit Josie und Planet Fox, die noch weitere Kandidaten befragen. So, sind wir da? Was könnte ich denn noch als Füllprogramm hier über den Äther geben, wenn man schon mal irgendwie viele Zuhörer hat? Es gibt total viele richtig gute Anträge für Bremen, und es läuft eine Umfrage der Antragskommission zur Priorisierung dieser Anträge. Die habt ihr alle in euren Mailboxen. Da lohnt sich echt mal den Klick drauf zu machen. Außerdem ist da auch noch ein Link drin zum BPT Arguments. Da gibt es eine Instanz, da sind alle Anträge, die im Antragsbuch für den Parteitag sind, drin, und da kann man Argumente und Gegenargumente formulieren. Das ist auch eine spannende Sache, und da kann ich nur dafür werben, dass jeder diese Möglichkeit nutzt. Die Umfrage läuft bis zum Freitag, aber die BPT Arguments Instanz, die steht natürlich noch länger zur Verfügung. Ich glaube wohl bestimmt bis zum Parteitag. Gehe ich einfach mal von aus, dass die nicht vorher abgeschaltet wird. So, und jetzt ist aber wirklich vorbei. Mehr habe ich jetzt einfach nicht zu sagen. Das heißt, ich muss jetzt die Zuhörer am Nebelhornradio bitten, sich mal gemütlich ein Bier zu holen, Kaffee zu kochen oder sonst irgendwas Alkoholfreies zu tun. Und wir warten auf Flo. Und Christoph, du sagst gerade, würdest du nochmal die Frage zur SMV stellen? Meinst du die Delegationsfrage? Ja, die stell ihm doch nachher einfach gleich selber. Weil ich wollte jetzt eigentlich auch langsam mit meinem Befragungsteil da Schluss machen und euch noch ein bisschen zu Wort kommen lassen. Kurz mit rein. Florange hat gerade getwittert, dass sein Netz in der Landesgeschäftsstelle tot ist und er gleich über seinen Hotspot reingeht. Super, danke dir. Wie viele Leute haben wir denn im Nebelhorn? Es sind gar nicht so viel, 5 oder 6. Ah, oh, da müssen wir mehr Werbung für machen. Wirst du morgen, übermorgen und am Freitag die Grillabende auch übertragen? Sie. Okay, dann mache ich dafür dann auch gleich richtig mit Werbung. Ich war mir jetzt heute ein bisschen unsicher und war ein bisschen zurückhaltend. Aber dann twitter mir doch noch mal den Link zum Nebelhorn, und dann packe ich das in die auf die dicke Engelseite drauf, in die einzelnen Termine rein. Dann sehen wir es vielleicht noch ein bisschen mehr. Mache ich. Ich habe jetzt auch gleichzeitig mal links einen Link gepostet, und zwar von Pirat Fox. Der hat einen Kalender zusammengebastelt, wo die ganzen Grilltermine eingetragen sind. Falls jemand sich die Daten nicht merken konnte, kann er da jeden Tag nachschauen. Nur zur Info. Und für die Leute draußen an den Geräten, das ist piratefox.de/kalender. Pirate wie Englisch Pirat, Fox wie Englisch Fuchs, DE wie Deutsch Deutschland und Kalender, so wie man es spricht, mit K. Und da haben wir den Kalender, ansonsten halt wieder auf der Seite Dicker Engel im Piraten-Wiki. Ähm, die Frage, die gerade eben im Pad kommt, nach ein Jahr und 364 Tage, die würde ich so gerne nicht stellen. Wir könnten den Flo aber fragen, wie er zu dieser erweiterten Amtszeit steht. Wäre das im Sinne des Fragestellers? Dankeschön. Hat ja niemand ein bisschen Musik einspielen? Doch, aber danach wäre keiner mehr hier. Oh, Ali, das, nee, ich dachte jetzt an ein bisschen CC aus der Arbeitsgruppe über Commons oder sowas. Ja, aber solange kannst du doch mal ein bisschen was über die Hasser-Clique erklären oder erzählen. Das würde mich jetzt mal brennend interessieren, bis Flo wieder zurückkommt. Ja, das kann ich gerne tun. Also es gibt eine Kollektivbewerbung für den Generalsekretär. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das satzungsmäßig möglich ist, ein Amt mit einer Gruppe zu besetzen. Aber es gibt ein Grüppchen, was einen Twitter-Account hat, der irgendwie schon fast eine Woche existiert, und genauso einen Wiki-Account. Und sie sagen, sie hassen halt alles und wahrscheinlich hassen sie auch Büroarbeit und deswegen wollen sie unbedingt Generalsekretär werden. Und ich habe vor 3 Wochen ungefähr, wie wir von der Coco aus versucht haben, Leute zum Grillen in den am letzten Freitag oder war das vorletzter Freitag oder sowas, in die Coco-Sitzung zu kriegen. Da habe ich mir vorgenommen, die Leute, die jetzt da alle in der Liste stehen, die kriegen alle einen Grilltermin angeboten. Finde ich jetzt irgendwie unfair, jemanden da auszuschließen, und vor allem will ich auch mal meinen Spaß haben bei diesen Grilltagen hier. Ja, und da habe ich die halt angeschrieben und die haben geantwortet und werden zwei Hasshäschen schicken. Und ich muss natürlich aufpassen beim Grillen, dass ich nicht mit unseren Positionen zum Tierschutz irgendwie in Konflikt komme. Großartig, jetzt ist auch Flo da und du kannst wieder weitermachen. Dankeschön, Ali. Hi Flo, hörst du mich wieder? Ich höre dich, ich hoffe, du hörst auch mich. Oh, du bist super drauf jetzt gerade. Also das ist der Ton, wie er am Anfang war. Das ist jetzt wieder dein Pad, ja? Ja, ich hoffe, es geht wieder. Das Problem ist halt echt, dass wir gerade in der LGS eine Veranstaltung mit 20 Mann auch haben im Vorderraum und das Netz dann dadurch halt so stark belastet ist. Naja gut, jetzt wurde der Router neu gestartet. Ich hoffe, es geht jetzt einigermaßen. Okay, aber wir verstehen dich jetzt ganz, ganz prima, und wenn das so bleibt, ich würde gerne noch diese eine Frage loswerden, die ich vorhin schon auf der Agenda hatte, und dann würde ich gerne ein paar Menschen aus dem Zuhörerraum ans Mikrofon bitten und vielleicht nochmal die eine oder andere Nachfrage zu stellen, wenn das recht ist. Die Frage, die also noch offen ist, ist, wir haben jetzt 2 Parteitage und sehen uns wahrscheinlich dann in Bremen, einen Monat später zu Skifreizeitzeiten in Bochum. Und die Frage ist, brauchen wir noch einen weiteren Bundesparteitag vor der Europawahl? So Programm und so? Prinzipiell glaube ich schon, dass wir auch mal wieder einen brauchen, weil ich glaube, dass, wenn man sich jetzt das anguckt, langfristig ist es so, das wird ja nächsten Herbst, wird ja der Vorstand dann auch wieder neu gewählt. Und dann wäre der nächste Programmparteitag erst im Frühjahr 2015. Das bedeutet erst in 1,5 Jahren ungefähr, was ich für ziemlich spät halte. Jetzt könnte man einwenden, natürlich kriegen wir die SMV vorher. Das ist ja erstmal noch nicht sicher. Und selbst wenn wir die SMV beschließen würden, würde es ja mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr, vielleicht sogar ein Jahr dauern, bis das Ding wirklich läuft. Und insofern glaube ich schon, dass wir Bedarf haben, auch noch vor Frühjahr 2015 nochmal einen Programmparteitag zu machen, weil es sicherlich auch immer noch viele Grundsatzfragen gibt, die wir auch nochmal klären müssen. Also ich möchte jetzt, also so ein Programmparteitag würde jetzt keinen Sinn machen, wenn ich da jetzt irgendwie ein Wahlprogramm für 2017 behandeln würde. Aber für Grundsatzfragen, vielleicht sogar für manche Satzungsfragen, wie wir jetzt vorhin noch diskutiert haben, solche Sachen wie Vorstandsvergütungen, solche Geschichten. Für sowas kann und sollte auch ein Programmparteitag vor der Europawahl noch Sinn machen. Auch jetzt mal rein öffentlichkeitswirksam gedacht, kann auch so ein Parteitag kurz vorher auch nicht schaden, wenn davon berichtet wird, dass die Piraten einen Parteitag machen und eine Woche später zum Beispiel die Europawahl stattfindet. Vielleicht schiebe ich doch noch eine nach. Wir haben hier nämlich im Pad noch die Frage bekommen, der aktuelle Bundesvorstand ist ja etwas länger als ein Kalenderjahr im Amt. Wie stehst du dazu? Und wenn so ein ähnlicher Effekt eintreten würde, jetzt zum Beispiel, wir bräuchten unbedingt was zum Thema Satzung, wir kriegen es irgendwie Ende des Jahres nicht hin, würdest du dann auch die Tendenz haben, länger im Amt bleiben zu wollen? Oder wie würdest du mit der Situation umgehen? Also nee, ich halte die einjährige Amtszeit für gut und sinnvoll. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, da irgendwie länger im Amt zu sein. Ich halte das, was der letzte Vorstand gemacht hat, für eine Ausnahme, die ich auch unterstützt habe, weil ich mir auch gesagt habe, okay, es gab ja dann sogar nochmal Nachwahlen, was nicht so schlecht war. Aber sowas darf nur der Ausnahmefall sein. Weil wenn ich mir überlege, wie schnelllebig unsere Partei ist, wie dynamisch unsere Partei ist, 1,5 Jahre sind schon sehr, sehr lang. Und jetzt mal auch von uns allen Zuhörern und Menschen, die hier sind, Neumünster ist doch schon so lange her, also auch für mich persönlich, Neumünster ist schon so lange her und 1,5 Jahre sind schon eine lange, lange Zeit für den Vorstand. Insofern glaube ich, das ein Jahr sollte schon reichen, außer es ist halt echt mal eine seltene Ausnahme, wie jetzt mit der Bundestagswahl, aber sowas sehe ich nicht und sowas sollte auch nicht oft, also nicht oft passieren. Du wärst also auch nicht, entnehme ich jetzt deiner Antwort, grundsätzlich für längere Amtszeiten im Bundesvorstand? Richtig, wäre ich auch nicht dafür. Ich halte dieses ein Jahr für wirklich sinnvoll und auch hier aus Erfahrung aus Dresden und Sachsen ist nach einem Jahr, die Partei hat sich schon so stark dynamisiert, wieder weiterentwickelt, dass nach einem Jahr oft auch andere Leute da sind, die es machen wollen können, vielleicht sogar besser. Ich halte es schon für mit dem einen Jahr für eine schöne Sache und das ist ja auch wieder mal ein Alleinstellungsmerkmal, was wir haben. Und da du vorhin gesagt hast, Themen und Köpfe, dann wären themenpolitische Sprecher, das wären dann sozusagen die Konstanten, die wir den Wählern gegenüber und der Presse gegenüber positionieren würden. Stimmt das? Also klar sollten solche Themensprecher eine gewisse Konstanz haben. Also es macht jetzt keinen Sinn, jedes Jahr den Themensprecher auszutauschen. Aber man müsste sich halt genau überlegen, wie man generell auch mit Beauftragung umgeht, ob man dann sagt, man überprüft die regelmäßig mal und so weiter. Das ist ja jetzt keine Sache auf Lebenszeit. Da sollte man schon vielleicht irgendwie einen Automatismus finden, über den man das regelmäßig überprüft. Aber ich halte es nicht für sinnvoll, jetzt zu sagen, irgendwie Themensprecher nur für ein Jahr. Sondern da, wie du schon sagst, gehört auch ein Stück weit Verlässlichkeit mit dazu. Und das kann man ruhig auch länger machen. Super, Flo. Ich danke dir recht herzlich, dass du dich hier meinen doch recht kritischen und auch in einer heftigen Taktung da kommenden Fragen gestellt hast. Ich kann mich jetzt einen Moment ausruhen, du nicht, ne, weil du willst ja UFO werden. Ich bin ja nur Grillmeister hier und würde jetzt noch den oder die eine oder andere ans Saalmikrofon bitten, um vielleicht noch eine Frage loszuwerden, zum Beispiel den Alistrix, wenn er Lust hat. Ich habe die Frage als Proxy gestellt und eingetragen. Ich glaube, die Person wollte das sich selber fragen. Ich weiß es nicht. Dann Proxy doch mal. Okay, die Frage ist, gesetzt dem Fall, die Piraten Sachsen schaffen den Einzug in den Landtag. Aktuell steht ja Termin nicht fest, also gesetzt dem Fall, es ist vor September und Piraten schaffen den Einzug. Trittst du dann von deinem Amt zurück? Es kommt ganz darauf an, wann, also welcher Zeitpunkt jetzt ist. Wenn jetzt zum Beispiel so wäre, dass die Landtagswahl Ende August ist, wonach es aktuell aussieht, Und die BUFO-Wahlen, die werden ja dann noch von uns festgesetzt, sind im Oktober. Dann halte ich es für legitim zu sagen, diese 5 Wochen, diese 6 Wochen, sozusagen im Übergang bin ich noch dabei, aber fahre da auch schon sozusagen meine Aktivitäten mehr zurück. Ja, also zum Beispiel, du siehst ja auch gerade an Bubernd, der hat seine Aktivitäten jetzt auch noch ein bisschen stärker am Ende zurückgefahren, was auch völlig legitim ist. Sowas könnte ich mir vorstellen, weil ich halte halt einen Rücktritt sozusagen vor allem auch nach außen, medientechnisch, immer für eine Art, ja, also immer für ein Risiko. Weil da, ne, sobald das Wort Rücktritt im Raum steht, selbst Bubernd hat ja gesagt, er tritt nicht nochmal an, wird trotzdem Rücktritt draus gemacht. Und Rücktritt hat immer, ne, so ein Sensationsding, wird immer so ein bisschen groß aufgebaut. Für den Fall, für diese kurze Frist, kann ich mir eine Übergangslösung vorstellen. Wäre das länger, wären es 3 oder 4 Monate, dann würde ich mir wirklich Gedanken machen müssen, wie man damit umgeht. Weil ich halte viel von der Trennung von Amt und Mandat, ich halte es nicht für sinnvoll, sowas zu machen, davon ab, dass es sich auch nicht, ja, also dass es überhaupt nicht geht. Dieser Workload, Abgeordneter und Vorsitzender, das halte ich persönlich für kaum durchführbar. Und ja, dann würde ich mich damit beschäftigen, wenn der Wahltermin feststeht. Leider lässt sich unsere Staatsregierung sehr viel Zeit mit dem Wahltermin, aber es sieht sehr stark nach Ende August aus, was für mich diese Frage auch wirklich erleichtern würde. Dankeschön. Christoph, du hast noch eine Frage zum Thema SMV. Ja, mal schauen, ob ich die zusammenbringe. Folgendes, du hast vorhin gesagt, dass du bei Real-Life-Parteitagen ein Delegiertensystem oder einen Delegiertenparteitag für ein absolutes No-Go hältst. Gleichzeitig bist du ein Befürworter der SMV, die ja in der Regel mit Delegierten funktioniert. Siehst du da einen Widerspruch zum Ersten? Und zum Zweiten würde mich mal interessieren, wie sieht deine Wunsch-SMV aus? Mit Delegierten oder ohne? Mit begrenzten Anträgen oder offen? Und ja, es gibt ja noch ein paar Sachen, die man abstimmen kann. Wenn du da einfach mal kurz überreißen könntest, was hättest du gerne, wie sieht deine SMV aus? Ja, genau. Also ich sehe keinen Widerspruch da drin, weil ich der Meinung bin, dass flüssige Delegation, das heißt Delegation, bei denen stets die, die Willensfreiheit des Delegators sozusagen bestehen bleibt. Ich kann jederzeit dem anderen die Stimme wegnehmen. Sowas halte ich für akzeptabel, weil es, denke ich, gut funktioniert und weil, ne, dieses Ding mit, ich vertraue ihm, ich stimme eh so ab, weil ich ja glaube, dass sowas wie eine Delegation heute schon stattfindet am Parteitag. Wenn ich zum Beispiel jemanden kenne, der sich im Bereich Außenpolitik gut auskennt, sehe, wie er abstimmt, dann denke ich mir, ah, okay, so stimmt er ab, so stimme ich also auch ab. Das heißt, wir haben diese Form von Delegation schon informell und durch eine SMV würde sowas transparent werden. Genau, deswegen sehe ich da keinen Widerspruch. Weil ich halt glaube, Delegierte an Parteitagen, damit meint man immer, dass es feste Delegierte sind wie bei anderen Parteien. Und das ist natürlich was ganz anderes als eine flüssige Delegation. Was aber wiederum die SMV angeht, meine Wunsch-SMV ist mit flüssigen Delegationen. Ja, das stimmt. Ich habe aus Gründen, die ich jetzt gerade schon genannt habe, halte ich das für ein System, das einen Vorteil hat gegenüber dem komplett basisdemokratischen Modell, wobei auch flüssige Delegationen eigentlich komplett basisdemokratisch sind, weil sie meiner Meinung nach weiterhin die Willensfreiheit komplett überhaupt nicht einschränken. Der Vorteil ist, dass niemand alleine alles wissen kann, dass man immer für gewisse Spezialbereiche anderen vertrauen muss und sollte. Und deswegen halte ich Liquid Democracy in der SMV für meinen Favoriten. Pseudonymisierung halte ich auch für gut. Und ja, was gab es noch für andere Aspekte? Du hast noch irgendwas erwähnt mit Anträgen? Ja, beim BU sind ja die Anträge gedeckelt, dass nur eine bestimmte Anzahl an Anträgen gestellt werden kann. Das halte ich jetzt, also ich habe mich mit dem BU noch nicht beschäftigt und ich wusste auch nicht, dass es dort so ist, aber jetzt rein spontan halte ich das für nicht so wirklich sinnvoll, die Anzahl zu deckeln, weil ich halte es halt auch wiederum für eine willkürliche Grenze. Also natürlich ist es ein valider Kritikpunkt, gegen die SMV, gegen das Ständige, dass man immer sagt, naja, dann werden noch dauernd neue Anträge und man kommt gar nicht mehr mit und man hat gar keinen Überblick mehr über unser Parteiprogramm. Aber andererseits denke ich mir, dafür müssen wir dann andere Lösungen finden. Dafür brauchen wir vielleicht ein besseres Ordnungssystem. Dafür brauchen wir eine neue Art umzugehen mit unserer Programmvielfalt. Aber so eine willkürliche Begrenzziehung halte ich da wirklich nicht für den richtigen Schritt. Wie siehst du die Gefahr, wenn wir wieder wie im Liquid Feedback Kettendelegationen und am Schluss Superdelegierte haben, dass wir dann so eine Art Schatten-Bufo haben? Der eine, der gewählte Bufo, der durch die SMV entmachtet wird, und nicht gewählte Bufos, die Superdelegierten, die eben nicht gewählt sind, aber unterm Strich die ganzen Entscheidungen treffen. In Klammern für die, der gewählte Bufo einen Kopf hinhalten muss. Ja, also ich glaube, da gibt es einen großen Unterschied. Und zwar insofern, als dass der Bufo die Programmbeschlüsse nach außen kommuniziert, aber sie selber nicht mitentscheidet eigentlich. Und die Superdelegierten wären in der SMV ja diejenigen, die eigentlich verwaltungstechnisch, organisatorisch nicht mitentscheiden, aber programmatisch. Das heißt, es ist nicht zwingend ein Widerspruch in sich. Und auch was die Superdelegierten selbst angeht, ist es halt, also es ist für mich so ein bisschen eine Nebelkerze, der Begriff Superdelegierter, weil er suggeriert, dass diese Leute ständig, also dass immer die gleichen Leute sein werden und dass es sozusagen einzelne Leute sein werden mit sehr viel Macht. Das glaube ich nicht, dass es so sein wird. Ich glaube, dass es sich sozusagen flüssig, also dass es sich auch wieder verändert, dass dann neue hervorkommen können, dass auch wieder andere versinken können, dass es nicht ständig die gleichen Leute sein werden. Ich glaube, dass es sich sicher verteilen kann. Ich glaube aber, dass diese Dynamik viel stärker erst einsetzen wird, wenn das System verbindlicher ist. Dass es jetzt aktuell so ist, dass einzelne ewig viele Delegationen vereinen, liegt auch einfach daran, dass halt sehr viele oder sehr wenige sich beteiligen und auch viel Trägheit im System ist. Und ich glaube, dass die Trägheit erst im System ausgemerzt wird durch stärkere Beteiligung und die kommt wieder durch Verbindlichkeit. Insofern sehe ich das als, ja, also nicht als Schattenbufo, weil er es erstens andere Aufgaben hat und weil es ja viel flexibler, dynamischer eigentlich ist. Okay, danke. Bitte. So, gibt es noch weitere Gedanken zum Austauschen? Ich würde gerne eine Frage stellen, wenn ich darf. Ja klar, hau rein, Rainer. Okay, und zwar, es geht um sozusagen den Aspekt der Meinungsfreiheit. Findest du es vertretbar, dass es Veranstaltungen oder Konferenzen gibt, wo im Vorhinein die Meinungsfreiheit in einer gewissen Art und Weise eingeschränkt ist? Naja, ich sag mal so, ich glaube, ich weiß, worauf es anspielt. Grundsätzlich bin ich der Meinung, alle Piraten, das gilt das piratige Mandat, wenn drei Piraten irgendwo eine Konferenz organisieren wollen, sollen sie das tun. Und wenn sie sozusagen festlegen, unsere Konferenz geht um den fahrscheinlosen ÖPNV, und dann kommen dann dort Leute hin, die sagen, wir wollen sozusagen irgendwie mehr Schifffahrt oder wir wollen LKWs, subventionieren oder so, dann ist es schon legitim, meiner Meinung nach, für diejenigen, die dort diese Konferenz organisieren, die das Hausrecht ausüben, zu sagen, sorry, also du kannst natürlich jetzt hier mitdiskutieren und mit über den fahrscheinlosen ÖPNV diskutieren, aber wenn du jetzt immer wieder anfängst mit der Schifffahrt und immer wieder anfängst mit den LKWs, dann ist es irgendwie, ja, dann ist es irgendwie nicht das Thema der ganzen Konferenz und passt irgendwie nicht hierher. Also es gibt schon einen gewissen Grad von, also das heißt jetzt nicht, dass man die Person irgendwie rausschmeißt, ja, muss man jetzt nicht sofort rausschmeißen, aber man muss der Person klar machen, das ist nicht das Thema von der Konferenz, weil es gibt schon das Recht, ein Thema festzulegen. Und das ist auch keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, indem man sagt, wir legen hier unser Thema fest. Weil genauso kann ja derjenige dann sagen, ich mache eine Konferenz zum LKWs oder zur Schifffahrt. Und da, wenn dann jemand kommt mit dem fahrscheinlosen ÖPNV, dann hat er dort auch kein Recht, sein Thema da breit zu treten. Rainer, beantwortet das deine Frage? In gewisser Weise schon, danke. Schade, ich hätte jetzt noch eine Nachfrage gehabt, aber die Birgit möchte was nachfragen. Genau, ich würde gerne was nachfragen. Ich war ja schon dabei, als wir dich in der Koko gegrillt haben. Auch da hatten wir dir die Frage gestellt zu den politischen oder verwaltenden Vorständen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du darauf geantwortet, dass du für die Verwaltungsaufgaben bezahlte Kräfte haben möchtest, aber der Vorstand politisch agieren sollte. Das passt für mich jetzt gerade nicht so ganz mit dem zusammen, was du vorhin geantwortet hast. Magst du das mir nochmal erklären, was das mit den bezahlten Kräften auf sich hatte für die Verwaltung? Klar, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich vorhin irgendwie missverständlich ausgedrückt, aber ich meine schon immer noch das genau das Gleiche. Aktuell ist die Idee, dass man die Verwaltungsaufgaben, also die harten Verwaltungsaufgaben aus dem Bundesvorstand ausgliedert auf bezahlte Kräfte. Das bedeutet die Buchhaltung vor allem, ja. Und das ist für mich ein sinnvoller Schritt, damit auch der Vorstand politisch agieren kann, damit zum Beispiel der Bundesschatzmeister irgendwann auch ein Schatzmeister sein kann, der auch politisch strategisch mit überlegt, ja, der nicht nur sich darum kümmern muss, dass Buchungen gemacht werden, dass Rechenschaftsberichte gemacht werden, sondern der auch mit politisch strategisch überlegen kann, das Budget hierfür und dafür sollten wir vielleicht nächstes Jahr mehr Geld in die Hand nehmen, weil das ist wichtig und das wird priorisiert. Insofern denke ich, dass das sich nicht widerspricht. Und politischer Vorstand, ja, da meinte ich halt genau das, was ich auch am Freitag schon gesagt habe. Politisch darf nicht heißen, dass irgendwelche Inhalte vorgegeben werden, aber sie müssen halt politisch agieren können. Da möchte ich gerne nochmal nachhaken. Meinst du mit politisch agieren zum Beispiel Strategien vorgeben? Oder wie ist politisch agieren zu verstehen? Nee, also vorgeben nicht, aber durchaus sich auch Strategien überlegen und die dann als Angebot sozusagen, rauszugeben, als Angebot mit weiter zu bearbeiten in der Marine und so weiter. Also ne, ich vorgeben ist, also sollte der Vorstand nie, wir wollen keinen Top-Down-Vorstand, auch das wäre schwierig, weil eine kleine Anzahl an Leuten kann nie so viel Bedenken, so viele Perspektiven einbringen, wie eine größere Anzahl an Leuten. Das heißt, man hat mehr Perspektiven, indem man mehr ist, ist immer besser. Aber natürlich kann und soll ein Vorstand auch Vorschläge und Angebote ausarbeiten. Aber nicht vorgeben, auf keinen Fall. Okay, danke schön. Bitte. Danke, Birgit. Noch jemand? Hier haben wir einen Schreiber im Pad, der hat gefragt, hast du das verdient, Vorstand der Piratenpartei zu werden? Ich glaube, verdient hast du das nicht, ne? Aber wahrscheinlich würdest du es trotzdem machen, weil das ist ja mehr Job als Ehre. Aber was hier, jetzt präzisiert er das nochmal, was hast du für die Piratenpartei geleistet? Also abgesehen vielleicht davon, dass du ein Jahr lang Landesvorstand in Sachsen warst. Ja, also ich sag mal so, seitdem ich in der Partei bin, leiste ich eigentlich Aufbauarbeit. Wir haben ein Jahr hier in Dresden versucht, den Kreisverband wieder aufzubauen, haben da auch sozusagen das Glück gehabt, im weitesten Sinne, dass auch das die Phase war, wo dieser Hype war und wo auch neue Mitglieder immer zu uns gekommen sind. Wir haben versucht, alle neuen Mitglieder schnell zu integrieren und diese ganzen Dinge mit aufzunehmen. Und letztes Jahr, als ich als Landesvorsitzender angetreten bin in Sachsen, war auch da mein Ziel, den Landesverband Sachsen insgesamt stärker wieder aufzubauen, Dinge zu verändern, die mir nicht gefallen hatten unter dem alten Vorstand etc. Und jetzt ist es ähnlich. Es gibt einige Dinge, wo ich sage, hier müssen wir Aufbauarbeit leisten, wir müssen teilweise auch Stabilisierungsarbeit leisten. Und ja, das sehe ich halt als notwendig an und auch nach der aktuellen Kandidatenlage bin ich halt der Meinung, dann muss man es selber machen, wenn man halt nicht damit zufrieden ist, wie es bisher gemacht wurde oder wenn man jetzt niemanden sieht direkt, wo man sagt, mit dem kann man sich identifizieren, mit dem ist man irgendwie zufrieden. Die Martina möchte noch was fragen. Ja, ich habe eine etwas kompliziertere Frage. Du hattest gesagt am Anfang, du würdest dich sehr gerne für bezahlte Vorstände einsetzen. Ich sehe den Vorteil von bezahlten Vorständen natürlich völlig ein. Auf der anderen Seite ist es derzeit so, dass wir wissen, das sind alles Ehrenamtler und wir wissen halbwegs, was wir von den Leuten erwarten können und was nicht. Wenn du jetzt sagst, wir werden Vorstände haben, bezahlte Vorstände, dann werden die für ein Jahr Geld bekommen. Also sprich, die haben ein schickes monatliches Einkommen. Wie willst du dabei sicherstellen, dass sich in Zukunft dann nicht nur Leute auf dieses Amt bewerben können, die irgendwelche Nebenjobs haben, erwerbslos sind, sondern dass nach wie vor Leute sich auch bewerben können, die einen Vollzeitjob haben und es sich nicht leisten können, einfach mal zu sagen, ich mache jetzt mal ein Jahr Pause und mache nur Vorstandsarbeit. Damit würden uns nämlich ganz, ganz viele Mitglieder wirklich verloren gehen, die dann ebenfalls nicht mehr kandidieren könnten. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wenn wir Leute bezahlen, wie willst du sicherstellen, dass, wenn das Jahr rum ist, die Leute nicht in ein Loch fallen, sondern wie willst du eine Übergangszeit gestalten, damit die Leute nicht von jetzt auf gleich arbeitslos sind? Und wie willst du vor allen Dingen verhindern, dass Menschen sich in Zukunft an diesen Job, an diesen Vorstandsposten mit Händen und Füßen klammern und alles tun, um dieses Amt auch weiterhin inne zu haben, weil sie plötzlich damit eine wirtschaftliche Grundlage bekommen, die sie vielleicht vorher nicht hatten. Ja, du hast extrem viele gute und wichtige Punkte angesprochen. Das sind exakt die Punkte, die eben bei mir auch meine gewisse Reservierung und Skepsis gegenüber Festgehalt etc. angestellten Vorständen, welche diese Skepsis sozusagen auch am Leben erhalten. Ich habe da auch schon viel mit Swanel drüber gesprochen, geraumer Zeit, warum eben sie auch für diese bezahlten Mitarbeiter ist und die Bezahlung von Vorständen eben nicht gut sieht. Also ich kann nur sagen, ich will eine flexible Lösung. Ich will eine flexible Lösung, am liebsten eine Form von Aufwandsentschädigung und eben kein Festgehalt, die es ermöglicht, dass man nebenbei auch noch seinen normalen Job, also nicht alle Vorstände, also es ist halt, das Problem ist immer, es gibt ja Positionen, für die musst du eigentlich Vollzeit zur Verfügung stehen. Das ist Vorsitz beispielsweise, vielleicht auch Folge F. Und es gibt andere Positionen als Beisitzer, wo man durchaus sagen könnte, naja, Vollzeit muss es vielleicht nicht sein, da können auch dann Leute, die auch noch einen Job haben, nebenbei, also nicht ehrenamtlich, aber sozusagen vielleicht teilbezahlt mit agieren. Und sowas sollte weiterhin möglich bleiben. Weil der Grund für Bezahlung soll ja sein, den Kreis zu vergrößern von den Leuten, die kandidieren. Das Problem ist, wenn du natürlich Festgehalt machst, dann schränkst du den Kreis gleichzeitig wieder ein, genauso wie du es gesagt hast. Und das sollte auch nicht sein. Ihr müsst sich wirklich genau anschauen, und mir fehlen halt da ein bisschen die rechtlichen Kenntnisse, wie weit kann man mit Aufwandsentschädigung gehen. Ja, wir müssen da was ausarbeiten, wie weit kann man mit Aufwandsentschädigung gehen, wie kann man Flexibilität erhalten, weil ich persönlich bin extrem großer Fan des Ehrenamts, weil Idealismus dort stärker vertreten ist, logischerweise, und weil es eben diese Klammerung auch nicht gibt. Die Klammerung an Gehalt und an die Fehlanreize, die mit allem, was Gehalt betrifft, zusammenhängen. Aber ich sehe halt auch, dass wir jetzt, so wie es ist, nicht beibehalten können. Das heißt, wir müssen irgendeinen Zwischenschritt und irgendeine Lösung finden. Und ich hoffe, es gibt ein rechtlich gesehen ein flexibles Modell der Aufwandsentschädigung zu etablieren, wo dann vielleicht auch je nach Bedarf Gelder sozusagen abgerufen werden können, aber Leute auch darauf verzichten können, weil sie sagen, ich habe schon meinen Job, ich will das nur ehrenamtlich machen. Vielleicht kann man so ein Mischsystem finden. Ich glaube schon, dass sowas möglich sein muss. Und ich fände es auch cool, wenn wir da irgendwie uns vielleicht auch mal nächstes Jahr irgendwie zusammensetzen, jetzt unabhängig davon, ob das mit UFO klappt oder nicht, weil es wird so oder so ein relevantes Thema werden. Danke dir. Martina, war das okay für dich? Ja, ist super. Danke. Dann Simon, bitte. Vielen Dank. Du hast gerade angesprochen, bei dem derzeitigen Kandidatenfeld bleibt nur selber machen. Kannst du mir das nochmal näher erklären, bitte? Ja klar, gerne. Also ich bin der Meinung, dass, ja, es gibt ja verschiedene Kandidaten dort, die da antreten. Und bei Keim bin ich wirklich überzeugt, dass er dieses, was ich vorhin schon erzählt hatte, dieses, wir müssen stärker die Identität der Piraten herausstellen. Wir sind eine Partei mit einem neuen Gesellschaftsentwurf. Diese Dinge sehe ich bei aktuell Keim, der wirklich richtig vertreten. Die sind aber extrem wichtig, meiner Meinung nach, strategisch gesehen, um uns langfristig wieder in die erste Reihe der Politik zu spülen, sage ich jetzt mal. Wir müssen diese Identität nach außen erkennbar machen und das ist eine unglaubliche Kommunikationsaufgabe, die ich auch nicht allein schaffen werde. Und ich hoffe, dass im UFO ein, zwei Kollegen dann das mit mir zusammen machen würden und diese Kommunikationsaufgabe zu bewältigen, zu sagen, uns nach außen zu erklären, wir, was unsere Identität ist und dass wir einen, dass wir sozusagen eine Partei sind, die einen neuen Gesellschaftsentwurf hat, den wir eben anbieten. Und das ist halt aktuell nicht vertreten. Das ist der Grund, warum ich sage, ich mach's. Vielen Dank. Bitte. Noch jemand fürs Mikrofon? Bitte bedenkt, dass wir den Flo jetzt schon seit 100 Minuten hier im intensiven Verhör haben und dass er auch mal irgendwann einen Abend verdient hat. Nein, das war trotzdem noch eine Einladung ans Mikrofon. Jetzt traut sich niemand mehr. Doch, der McBurns. Hallo Flo, ich wollte nur sagen, du hast dich tapfer geschlagen. Wir haben dich ziemlich stark gegrillt heute, aber sie haben die Fassung gehalten und ich werde dich wählen. Dankeschön, das freut mich zu hören. Gut, dann würde ich mal sagen, dass du hier echt was geleistet hast heute Abend in deiner Landeszentrale in Sachsen da. Und ich bin sehr gespannt auf den Parteitag. Nein, der Simon hat noch eine Frage. Ja, weniger ich, denn als vielmehr ein Hinweis, die Solzen fragte gerade nach dem Pet. Ah, den Pet schicke ich ja gleich. Pet schicke ich ja gleich. Der Ali hat schon, aber da könnte möglicherweise noch eine Frage kommen. Ist das die Frage in grün im Chat vom Pad? Weil da möchte noch jemand die Delegationsfrage nochmal diskutieren. SMV mit Delegation ja, Teiltag mit Delegierten nein. Und dein Argument, Flo, war, je weniger Leute Entscheidungen treffen, desto leichter können die beeinflusst werden. Und dann die These, bei Liquid Democracy sind die Stimmen unterschiedlich verteilt, während die Delegierten auf einen Parteitag alle genau eine Stimme hätten. Ja, genau. Also vor allem, es geht gar nicht um die Quantität der Stimme, sondern es geht um die Qualität der Stimmenverteilung. Das heißt, es geht darum, dass die Stimmenverteilung dynamisch stattfindet bei Liquid Democracy und jederzeit widerrufbar. Wohingegen bei Delegiertensystemen, bei anderen Parteien, es halt eine feste Stimme ist, die du im Laufe des Parteitages nie ändern kannst, weil ja irgendein Ortsverband, Kreisverband den Delegierten entsandt hat dorthin. Das heißt, es ist ja eine fixe, nicht dynamische Delegation. Und der Unterschied dazu ist eben eine liquid, eine flüssige, dynamische Delegation. Das hat eine ganz andere Qualität von Delegation. Insofern ist der Begriff Delegation halt vielleicht ein bisschen irreführend in dem Kontext. Oh, ihr lasst den Flo und mich aber nicht aus heute. Piratos. Nee, aber nur ganz kurz, weil das muss ich jetzt nochmal klären. Gibt es dafür irgendwelche Belege, zum Beispiel im Liquid Feedback, dass Delegationen dort wirklich liquide gehandhabt worden sind? Oder hat es sich nicht eingespielt, dass die Leute einmal delegiert haben, also fire and forget, und da nicht groß dran schrauben an ihren Delegationen? Weil du machst jetzt den Eindruck hier, als wenn das so flüssig wäre, dass sich da ständig die Delegationen rumschwappen würden und jeder mal da der Superdelegierte wäre. Mir kam das ganz anders vor. Und gibt es da irgendwelche Belege für? Ja, das ist natürlich eine Idealvorstellung, die ich skizziere. Das ist ganz klar. Also im Idealfall ist es komplett flüssig und schwappt hin und her. Ich denke, aktuell ist es so, dass alle Liquids, die es aktuell gibt, und auch dort, wo es schon in Ansätzen SMV gibt, ja, dass das alles nicht wirklich repräsentative Umstände sind, in denen man, also keine Testgebiete, die wirklich realen Umständen entsprechen oder guten Umständen entsprechen, weil du auf Bundesebene ganz andere Voraussetzungen hast als auf den Landesebenen. Vielleicht könnte in den allergrößten Landesverbänden das eine einigermaßen realistische Testumgebung sein, aber die großen Landesverbände haben ja keine verbindlichen Systeme zumindest, und erst durch die Verbindlichkeit kommt auch wirklich die Beteiligung. Das ist wirklich dieses Henne-und-Ei-Problem, was ich sehe. Deswegen denke ich, dass sich die dynamische Verteilung der Delegation verändern wird, wenn sich die Beteiligung erhöht. Ich denke, das hat ganz viel mit einer niedrigen Beteiligung zu tun, dass Delegationen träge verharren bei einzelnen Personen. Und ich glaube auch, dass man natürlich auch gegen dieses Fire and Forget mit einem schnelleren Delegationsverfall arbeiten kann. Das heißt, dass ein stärkerer Automatismus da ist, dass Delegationen schneller verfallen. Und dann müsste man sich halt hier wiederum einigen, und das ist ja auch in unserem SMV-Antrag, müsste man sich auch hier einigen, was man für eine Frist setzt. Man kann da auch ganz kurzfristige Verfall einsetzen. Da bin ich ganz offen. Mir geht es nur darum, dass man Delegationen schon grundsätzlich ermöglicht. Auch wenn jedem frei steht, ob er sie einsetzen will. Ich finde, sie sollten zumindest möglich sein. Rainer. Ja, hallo. Ich habe mir überlegt, ob ich die Frage stellen soll, aber ich wollte noch mal auf einen Vorfall drauf hinaus. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt jeder da gerade diesen Link sieht. Ich kann ihn auch noch mal eben Zuhörern geben. Und zwar, es ging um Anfang April dieses Jahres. Da ging es um sozusagen das Plug-Gate, dass auf der Piratin-Con ein Pirat ein Hausverbot ausgesprochen wurde. Du hast ja gerade auch erläutert, dass du in diesem Themengebiet sehr aktiv bist. Und ich wollte einfach nur mal fragen, wie für dich dieser Sachverhalt sich darstellt. Also ich war tatsächlich auch auf einer Piratin-Con dort, habe mir das mal angeguckt, und ich war an dem Abend auch in der Nähe, wie dieser Vorfall stattfand. Ich habe allerdings nicht 100% alles mitbekommen. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass er andere, also das Plugge andere Menschen gefilmt hat, die das nicht wollten. Also die gesagt haben, du sollst mich nicht filmen, und er hat es trotzdem gemacht. Und ich finde, das, ja, dieser Vorgang ist vor allem bei einer Partei wie uns, die wir immer sagen, Persönlichkeitsrecht am eigenen Bild etc. pp., ist ein Vorgang, der inakzeptabel ist. Und deswegen wurde dann der Sicherheitsdienst oder der Hausdienst, wie auch immer, gerufen, wurde dann quasi Hausrecht ausgeübt. Und die Person, weil sie nicht aufgehört hat, dieses Persönlichkeitsrecht zu verletzen, wurde dann ja entfernt quasi. Und das ist ein Vorgang, der hat meiner Meinung nach erstmal gar nichts mit der Piratin-Con zu tun oder sonst was für eine Konferenz. Das wäre auf einem Parteitag genauso gewesen, auf jeder Parteiveranstaltung wäre das genauso gewesen, wenn jemand so quasi mehrfach gegen dieses Persönlichkeitsrecht verstößt, halte ich es für legitim, nach mehrfachen Anmahnungen das dann am Ende auch durchzusetzen. Du siehst ja schon das Problem, dass diese Film oder dieses Filmen von Teilnehmern, dass das bis heute aus meiner Sicht nie richtig bewiesen wurde. Was ja auch teilweise wurde ja auch die Veranstaltung gestreamt. Deshalb ist das ein bisschen problematisch nachzuvollziehen. Aber es hatte nichts mit seinen Äußerungen oder so zu tun, die er da während der Veranstaltung von sich gegeben hat. Ja, zu den Äußerungen kann ich halt echt nicht viel sagen, weil ich da nicht im Raum war. Also ich habe echt nicht mitbekommen, genau was er gesagt hat. Ich kann es auch jetzt nicht nachvollziehen. Ich habe aber schon mitbekommen, dass er da irgendwie eine Kamera oder so ein kleines Kamerading um den Hals hatte und damit sozusagen irgendwie Leute gefilmt hat. Das habe ich schon mitbekommen. Und die Äußerung halt nicht. Insofern kann ich mich jetzt nur darauf verlassen, was ich halt gesehen habe. Und die Äußerung habe ich, wie gesagt, nicht mitbekommen. Müsste man, ich weiß nicht, ob es da irgendwo eine Dokumentation gibt, ob es da irgendwas gibt, was man nachvollziehen kann, aber zur Äußerung kann ich jetzt nichts sagen. Du hattest auch mit der Organisation oder so der Veranstaltung nichts zu tun, oder? Nee, ich war nur Zaungast. Ich habe nur, also sehr spontan entschieden, da mitzufahren und war dann da Samstag, Sonntag, aber auch nicht durchgehend. Ich war teilweise auch dann in Berlin oder außerhalb, aber ich war sozusagen ab und zu mal dort. Beim World Café am ersten Tag war ich noch mehr dort und dann, wie die anderen Slots waren, war ich nicht mehr so oft dort. Es gab ja auf dieser Veranstaltung auch sozusagen so eine Art Konferenzregeln oder so eine Art Hausregeln. Das war dir ja bekannt, oder? Ich habe mitbekommen, dass es da im Vorfeld irgendwie eine Kontroverse drum gab, habe mir aber weder die Konferenzregeln vor der Kontroverse noch nach der Kontroverse durchgelesen, weil die wurden ja irgendwie noch mal angepasst. Aber ich weiß, dass es da irgendwelche Konferenzregeln gab. Und findest du, dass solche Regelungen in Zukunft, dass man sowas nochmal gestatten sollte, dass das doch sehr, ich fand meiner Meinung nach sehr weitreichende Regelungen waren? Du hast ja gerade dieses Beispiel wegen ÖPNV und jetzt kommt jemand mit Lkw-Verkehr. Das ging ja schon weiter, meiner Meinung nach, als jetzt sozusagen nun mal sozusagen alle Aspekte eines Themas zu beleuchten, sondern das ging teilweise auch dahingehend, dass eine bestimmte Grundeinstellung von Meinung meiner Meinung nach auch gewünscht war. Würdest du sowas befürworten oder würdest du sowas zulassen, dass Konferenzen eigenmächtig solche Regeln aufstellen können? Also, das ist eine schwierige Frage, weil ich die Regeln, wie gesagt, nicht vor mir habe. Ich weiß nicht genau, was da geregelt wurde. Grundsätzlich bin ich der Meinung, erstmal muss zu jeder Veranstaltung jeder kommen dürfen. Das ist ganz wichtig. Jeder muss kommen dürfen, jeder soll daran teilhaben können, weil wir bezahlen das ja als Partei. Und deswegen muss es auch für jedes Parteimitglied und am besten noch für die Öffentlichkeit offen stehen. Das ist klar für mich. Und jetzt ist halt die Frage, was passiert in einem Fall, wenn einzelne Teilnehmer dorthin gehen und andere Themen sozusagen mit reinbringen. Und das ist halt immer ein Grenzbereich, den man jetzt pauschal überhaupt nicht beurteilen kann. Und ich halte es schon für legitim, in letzter Konsequenz zu sagen, sorry, du hast jetzt hier irgendwie, bist off topic, ja, und deswegen, ja, sei bitte ruhig und hör nur zu, ja, weil es ist ja nochmal ein Unterschied zwischen, jemand kann teilnehmen, kann zuhören und jemand will dann aber dort auch sozusagen sein Thema setzen. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und da kann man dann auch anders agieren. Aber jetzt pauschal von vornherein irgendwie jemanden auszuschließen, halte ich für nicht gut, weil niemand kann beurteilen, wer pauschal dazugehört und wer nicht. Na? Es wäre doch deiner Meinung nach bestimmt legitim. Heine? Entschuldigung. Ich würde gern den Dialog an der Stelle abbrechen. Wir machen nachher, wenn der Flo noch Zeit hat, gerne nochmal auf Runde oder so. Ich hätte aber noch eine Frage gerne und dann haben wir 2 Stunden hier. Das ist verdammt viel und dann würde ich den offiziellen Teil gerne beenden und dann könnt ihr ja gerne über dieses Thema auch noch weiter im offenen Raum dann diskutieren. Ich möchte nicht die inhaltliche Frage abbrechen, möchte auch nicht die Diskussion über das Thema beenden. Ich finde das auch sehr interessant, wie ein Kandidat sich verhält, wenn er in eine Diskussion verwickelt wird. Aber diese Frage, die möchte ich unbedingt, und das ist eine wunderbare Schlussfrage, noch vor 10 Uhr stellen. Das ist die Frage, Flo, du sprachst von der Identität der Piraten. Kannst du kurz ausführen, was du als diese Identität ansiehst? Und vielleicht noch spannender, gibt es die im Moment überhaupt noch? Gut, also ja, ich glaube, die gibt es noch. Also beziehungsweise ist sie uns als Leute, die so in der Bubble stecken, durchaus zumindest implizit bewusst. Meiner Meinung nach, man hat schon so ein Gefühl dafür, dass jetzt irgendwie, es gehört zu uns und es gehört nicht zu uns. Ein guter Beleg dafür sind zum Beispiel auch die tollen programmatischen Beschlüsse, die wir nach und nach treffen, die durchaus den orangen Faden sozusagen haben. Für mich bedeutet Identität der Piraten, also es ist immer schwierig zu sagen, was, also ne, jetzt an konkreten Punkten festzumachen, aber ich habe in meinem Blogpost darüber auch was geschrieben und habe mir mal hergenommen die 5 Punkte: fahrscheinloser ÖPNV, BGE, Kampf gegen den Überwachungsstaat, Trennung von Staat und Kirche und diese progressive Asylpolitik. Und das sind erstmal 5 konkrete Punkte, die für Außenstehende vielleicht irgendwie gar nichts miteinander zu tun haben. Aber letztlich sind diese Punkte alle verbunden durch unser positives Menschenbild, das diskriminierungsfreie Teilhabe ermöglicht für alle und die freie Entfaltung für alle Menschen ebenso ermöglicht. Und diese beiden Aspekte sind das Verbindungsglied zwischen all diesen erstmal unabhängig anmutenden Programmpunkten. Was auch noch dazu kommt als Komponente, ist auch die grenzenlose Solidarität, die da auch mitschwingt, vor allem auch bei dem Thema Asylpolitik, ja, aber auch beim Thema BGE irgendwo. Grenzenlos beziehungsweise einfach auch bedingungslos. Das ist ja auch teilweise ein fließender Übergang. Das ist für mich die Identität, die gibt's, die müssen wir einfach nur stärker nach außen tragen, damit die Leute mit Piraten sozusagen mehr anfangen können und nicht mehr nur irgendwie nur denken, das ist doch irgendwas mit dem Internet da. Ich hoffe, dass es uns oder vielleicht dir auch gelingt, das in der nächsten Zeit auch nach innen mal zu tragen, das mit dem positiven Menschenbild. Muss ich an den Klaus Peukert mal an einen Ausspruch von ihm erinnern. Und damit möchte ich jetzt diesen offiziellen Teil der Befragung wirklich beschließen. Das ist mehr als der Durchschnitt, das ist doppelt so viel gewesen an einerseits an Sendezeit, aber andererseits auch an Grillhitze, die der Flo hier aushalten musste im Verhältnis zu anderen Leuten. Ich danke dir, ich danke den inzwischen über 70 Leuten hier im Kanal für ihre stetige Aufmerksamkeit über diese 2 Stunden hinweg. Es wurden immer mehr, das ist ein gutes Zeichen. Manchmal werden es auch wieder weniger zwischendrin, aber heute wurden es immer mehr. Und ich grüße nochmal die Leute da draußen an den Geräten, egal wie viele es sind. War schön, dass ihr da wart. War schön, dass ihr hier im Raum wart. Und ich freue mich auf Bremen und auf die nächsten paar Grillabende, auf die ich nochmal hinweisen möchte. Morgen um 9 den Thorsten Wirth für den Vorsitz, am Donnerstag um 8 den Hendrik Stiefel für Generalsekretär, am Freitag die Niki um 19 Uhr, das macht aber jemand anders, da bin ich nicht vorbereitet, und um 21 Uhr die Hasser-Clique, unsere Grillhäschen, die dann auch Generalsekretärshäschen werden wollen. Flo, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und alle Zuhörer dürfen jetzt frei oben in den Raum gehen, sich den Flo nochmal greifen oder irgendwas anderes diskutieren oder über gute Hasenbratenrezepte reden oder sonst was. Ich verabschiede mich jetzt jedenfalls in dieser Moderationsrolle hier. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.